Well, abracadabra, I saddled up a camel, traveled the Sahara and the avenues of Casablanca, ran into the Patton family, snacking on the Abba Zabba, cabbage patcher, practicing the Macarena with who? Santana, Santa, a panda, my grandma, Dracula, Aladdin, and the Dalai Lama, Beretta, and a mannequin, and then I slipped on a banana, landed on a hammock in Havana, sipping on a can of apple fanta. Big my piranha when I swam into Atlantis on the back of a manor. I paddled with a spatula back to Atlanta, where I had a hamburger with Hammer's manager. Afterwards, he handed pink 11 lemon and smoke to Tropicana, where I had a romantic encounter with Janet, Pamela, Tamara, Selma, and a Calamity Jane, Samantha, Vanity, Miss Japan, Canada, and Bananarama in the back of an Acura. When I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing. When I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing. I do that damn thing, I do that damn thing. When I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn. When I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn thing, I do that damn. Der Jürgen hat noch meinte. Okay, das war Lurie's Born. Jetzt habe ich das ausgemacht. Ich könnte es eigentlich auch anlassen. Lamentations. Lamentations. Worldwide. Ja, das war der Hip-Hop-Soundgarten. Willst du was sagen, Jürgen? Nein, du bist noch gar nicht da, ich weiß. Ne? So erst in 10 Minuten. Ne? Ja, das war er trotzdem. Auch wenn ich vielleicht noch 10 Minuten Musik spiele, wenn ich darf. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Dann hier als Gast, zu Gast, Ferris MC und Derazone. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hat er die CD? Nee, hat sie nicht. Ich habe noch ein bisschen Talent aus Europa, aus, ich glaube, Schweden. Ich muss mal nachfragen. Damit hören wir heute auf. Unglaublicher Name für eine Rap-Gruppe. Ja, schöne Woche, wir hören uns. Hier sind Speech Defect. Making beats, you know, perfect the rhythms with flows that sweet. It takes concentration, it's not plug and play. The music man, aka Tate Cholet. I'm on the tip, you know, treat people right. I was on the tip, lights on and sleeping tight, dreaming away, but hey, now I'm here, I made it. Damn, it feels good to say it. On my table, records gets my rotation. The people oiled up on breakdance conventions. My life and music, it goes hand in hand, like woman and man, like bodybuilders and tans. It's the effort that really comes out of this page. You know, I scribble down rhymes until it's real late. Listen, this ain't my 9-to-5, it's the train of thought where myself comes alive. I try to stay on my own too, while you limping like you're pimping, saying things that ain't true. It's like, dude, just come up off it. There's so much more to life than making a profit. Yo, I'm in the lab, head swole like a maxi pad. From the damn flow we expand our point of view, 'cause we wanna bring something new to the table. Here's a bowl of stew. I woke up in the morning by the phone ringing. I was in a type of mood, I hit the road for some record digging. I felt a slight taste of Corona when I hopped in my Corolla with a little bit of hangover. But I felt great when I plugged the tape in then. Hit it for the crates and every weekend it's the same thing. I bring jazz, funk and soul to my slip map. It's bad for my health 'cause this is giving me whiplash. I really can't quit that music, so I figured I keep rhyming and rolling like a G-bass. Black man, I wreck a deal, could it happen? I wanna quit school and finally depend on rapping. When I had Gamedia, will I get the picture? When we visited the store, look, this is what we picked up by doing hip hop, so people can shake their butts. And everything we do is tight like fat ladies stay up. So I pray I'm on my way up, cause we drop some mash. But where's the record deal? I got to have it. So I'll be chilling in the lab till the next day. Then I'm on my way to the store for some more plates. It's that rap, sum it up, smooth stuff. My name's Boogie Bieber, people call me Jack Bates. In fact, you don't believe me, go check our latest wax. When in rotation, you'll be loose and not uptight. We're doing it like nice and smooth, dope, not tight. We're quite nice for the finishing touch. Proud East trimming it up with plenty of cuts. Voila, deliver something that's a pass. Your phone treat so fast, me grand poop, I go slow down, beat. You see, I'm doing damage in the vocal booth. Who said we couldn't make it happen? The joke's on you. I spoke the truth and I still do and I will be. Still blessing funky ass tracks, see, I'm still me. Reciting to what's coming ever so clearly. On beats all the rhymes that I hold so dearly. Next to my records organized in KMD. When he'll sit the wax for the five supremacy. My pen will be ready for heavy rhyme writing. Once I gather my soul, the word patterns I mold. Do some fresh shit, some of these just can't spit. I can't put my finger on what's wrong with her style, cause it's shit. Noch hier. Nur gleich zu Ende. Echter? Klar, jetzt vom. Boah, kaum sagst du. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, soll ich jetzt mal schnell abstimmen? Wie wollen wir anfangen? Heavy oder cool? Hallo, was meinst du? Hallo? Ah, Mensch. Hallo, was sagst denn du? Heavy oder cool anfangen? Keiner antwortet. Ich wär verrückt. Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Jetzt bin ich hier voll auf mich zurückgeworfen, heavy oder cool. Sag du mal heavy oder cool, Kollege Langfeld. Hallo, ist da jemand? Geht doch betet? Ja. Hallo, heavy oder cool? Nee, betet geht nicht. Schade. Jetzt mach einen Vorschlag. Mach mal cool. Cool ist cool. Herr Kollege Börner, du hast angekündigt, dass die Telefonleitungen hier im Arsch sind. War, dass sie komplett im Arsch sind, hast du nicht gesagt. Außerdem soll man das nicht sagen, dass im Radio was kaputt ist, weil das ein unmutet Bild beim Hörer hinterlässt. Aber mir kann man's wohl sagen, oder was? Ja, dem Hörer ist es nicht zuzumuten. Und Icke? Ja, probier weiter. Hallo, bist du jemand, mit dem man reden kann? Sag was! Redet nicht darauf hinaus, dass die Anlage hier kaputt ist. Sag was! Oh, ist das... Jetzt sag... Nee, du ja sowieso nicht. Hier, jetzt sag du was. Sag was, hallo! Ja, probier weiter. Hallo. Ach, kick an! Jetzt hört mich selber, die Anlage hat ja total eine Macke. Das will ich ja überhaupt gar nicht. Bist du nicht Berner? Nee. Hallo. Ja doch. Ja, am besten, wir fangen cool an. Cool? Cool, ja. Ja, dann, ich wollte ja eine Abstimmung machen, brauche ich noch eine Stimme. Deine ist aber gezählt. Vielen Dank für deinen Anruf. Na gut. Ja, na gut, sagt er. Sag mal, der nimmst hier so Dinger, die gehen überhaupt gar nicht wieder aus hier. So, heavy oder cool? Scheiße. Hallo. Cool, nicht heavy. Cool, nicht heavy. Na, fangen wir cool an, okay. Vielen Dank für den Anfang. Für deine Abstimmung. So nochmal. Jump und dann. Cool. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, ist das ein Ärger? Ich muss jetzt nämlich, weil ich nicht mehr wusste, wo die coole CD ist und wo die Lässe-CD ist, habe ich jetzt die falsche rausgenommen, habe die Lässe rausgenommen. Jetzt muss ich die erstmal wieder einlegen. Das heißt, wir müssen praktisch den Anfang nochmal machen. Mann. Aber was mich daran natürlich freut, ist, dass ihr ein bisschen endlich mal mitbekommt, wie anstrengend es ist, hier so eine Sendung zu machen. Jetzt sieht immer alles so Larifari aus, da hinstellen, ein bisschen labern, so einfach ist es nicht. So, jetzt machen wir hier nochmal einen coolen Anfang. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present to you that distinguished celebrity who goes by the appellation of the Lord Invader from Coca-Cola fame. And the Lord Invader is coming to sing you that song which had the world upset, Rum and Coca-Cola, in the way it was intended to be sung. The Lord Invader, ladies and gentlemen. Came to Trinidad. Some of the young girls are more than glad. They said that the Yankees treat them nice, and they give them a better price. They buy rum and Coca-Cola, water for women, both mothers and daughters, working for the Yankee dollars. I had a little girlfriend the other day, but her mother came and took her away. Self, her mother and her sisters went in a cab with some soldiers. They bought rum and Coca-Cola, Cola and white woman, both mothers and daughters, working for the Yankee dollar. A couple who got married one afternoon, I was to fly to Miami on the honeymoon, but the bride ran away with the soldier lad, and the stupid husband went staring mad. They bought rum and Coca-Cola, Coca-Cola, both mothers and daughters, working for the Yankee dollar. I have some aristos in Port of Spain. I know a lot, but I won't call them. And in the day, they wouldn't give you a right. But you can see them with the foreigners in the night. Rum and Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, both mothers and daughters, working for the Yankee dollar. Almaro, I want you to know, tell me if you do appreciate this calypso. You have some people here in your company. I sure do appreciate the melody singing. Rum and Coca-Cola, Coca-Cola, both mothers and daughters, working for the Yankee dollar. And this is an opinion. We haven't got no bad speaking Canadian. We never said Coca-Cola. Neither did we say Yankee Dada. We sang rum and Coca-Cola. Coca-Cola. Both mothers and daughters working for the Yankee Dada. Gentlemen, I want you to know. Love the but I tell you, very flat. You look like an American diplomat singing rock. Durchdenken wir das eben Gehörte. So, Kinder, das war der versprochene coole Anfang, der Knaller-Anfang, der Heavy-Anfang, der kommt nachher. Aber mit Heavy war jetzt nicht Heavy Metal gemeint. Mann, ich habe manchmal auch den Verdacht, dass ihr zu kurz denkt. Dass ihr kürzer denkt, als ich lange rede. So, kurzer Sinn. So, so. So, so. Erstmal die Notizpapier. Hört man das hier ein bisschen? Nicht, dass ihr so denkt, das ist ja so eine easy Sendung. Ja, das Notizpapier gefalzt und gefaltet. Den Stift bereitgelegt. So. Die Mine muss raus. Und jetzt kann die Sendung beginnen, indem wir zum Beispiel zuerst mal die Telefonnummer ansagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, wir haben heute ein Thema hier. Wieder mal ein richtig, ein ordentliches Thema, was gemeinsam durchdekliniert werden soll. Mit eurer Hilfe, das ist praktisch ein weites Feld, das es zu erörtern gilt. So, na dann wollen wir mal. Ach, und schon werde ich wieder heimgefallen von der heimtückischen Unlust, die mir hier im Nacken sitzt. Fies, voll die Unlust. Was machen wir jetzt da? Musik. Nee, Musik ist jetzt nicht schön. Dann reden wir erstmal. Hallo? Scheiß Anlage! Hallo? Sag mal nur die hier. Hallo? Hallo? Ah, hallo? Bist du jetzt schon wieder? Hallo? Du warst ja eben schon mal, oder? Ja. Das ist aber nicht schön. Warum rufst du denn hier mal an? Das ist Telefonterror. Ich war eben nur so kurz. Wie alt bist du denn? Ich, 17. Na siehst du, sag doch, du bist doch ein junger Mensch. Du hörst ja jetzt raus auf die Straße. Klingelstreiche sollst du machen und nicht rumtelefonieren. Nee, Klingelstreiche? Nee, Klingelstreiche. So was mache ich jetzt nicht mehr. Wieso denn nicht? Ja. Weil du 17 bist? Ja. Oder weil es schon 10 nach 10 ist und Mutti dir verboten hat, runterzugehen? Mutti ist gar nicht da. Ja, Mutti ist gar nicht da. Und dann kann ich heimlich. Und jetzt kann der Junge hier telefonieren wie ein Irrer. Darfst du sonst nicht? Na klar. Ist deine Mutti denn da? Hasst die mich? Nein, überhaupt Wieso nicht. Wieso sagst du denn, Mutti ist nicht da, da kann ich heimlich Kuttner hören? Mutti ist beim Chor. Mutti ist beim Chor? Beim Gospelchor, ja. Was singen die denn da? Ja, Gospellieder, weiß ich was. Sing low, Stereo. Ach so, hast du nicht eine schöne Kassette mit Mutti-Liedern? Nö, hab ich nicht. Wieso denn nicht? Dann könntest du mir die mal schicken. Ja, ich hab die letzten schon was geschickt. Was denn? Also vor 2 Wochen, nach dem Cash. Ach so, ah ja, den hab ich vergessen. Genau, ich hab nämlich sowieso noch hier lauter Musiken nachzutragen. Uraltmusiken. Ja. Extrem. Oh, noch vor dem Sommer. Ja. Wunderbare Coverversion zur vietnamesischen Sturmtrauermarsch. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. Naja, der wird ja so gleich zu hören sein. Schwach. So, schwach. Das schwach heißt überhaupt nicht, oder? Wenn du ehrlich bist. Ist das Lied denn angekommen bei dir? Sind immer, ja, so schäbige Ausreden, schwach. Ja, wat? Was heißt denn wat? Ist das Lied denn bei dir angekommen per E-Mail? Schwach. Gut, ne? Schwach. Wat? Na, schwach ist es angekommen. Ach so, schwach. So, wie du dich erinnerst. Ach so, ja. Was heißt denn das jetzt nur? Ist es angekommen oder ist es nicht angekommen? Wenn ich sage, es ist schwach angekommen. Ja, kann ja auch sein, dass du das schwach fandest. Was? Nee, schwach angekommen. Ach so, halb oder was? Was heißt das nun? Ja, weiß ich nicht. Na, was heißt das, wenn du dich schwach erinnerst? Ja. Das heißt, du erinnerst dich nicht, oder? Genau. Eigentlich schon, ja. Na super. Ja. Wird aber mal gestattet sein, hier ein Schlückchen zu trinken zwischendurch. Genau, ja, ich hab schon ausgetrunken. Drinking Vodka and Coca-Cola and working for the Euro-Dollar. Ich trinke Orangensaft. Schön. Ja, aber ist schon ausgetrunken. Sag mal, denkst du, das macht einen Radiomoderator glücklich, dass Leute anrufen und sagen, sie trinken Orangensaft? Ja, ist doch gesund. Ja und, denkst du, mich macht das glücklich, wenn der Hörer gesund lebt? Oh, ich dachte ja. Nee, wie kommst du denn darauf? Ich freue mich auch, wenn du Also erstmal jetzt mir voll am Dings vorbei und zweitens mal. Ja. Sind gewissermaßen Leute, die nicht so, Leute, die gesund leben, leben so gemittelt, lauwarm, immer schön Zähne putzen, saubere Fingernägel. Die haben mithin nichts zu erzählen, verstehst du? Ich bin interessiert an den kranken, zerstörten, kaputten. Ja. Weil da ergeben sich Gespräche, dahinter stecken Erfahrungen. Ja, wenn du jetzt mal 17 Jahre alt bist, wenn du mal sagst, was sind denn so deine Erfahrungen? Was wären deine Erfahrungen? Ich habe noch keine Lehrstelle. Das ist keine Erfahrung. Keine Lehrstelle ist keine Erfahrung. Und nun muss ich lauern. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Alkohol? Kein Alkohol ist auch keine Lösung, habe ich gesagt. Jetzt hör bitte genau hin. Ja, das kommt ja alles so komisch an. Ich höre über Internet und das ist alles verzogen. Von wo aus rufst du denn an? Verzogen? Aus Dagun. Wo ist denn Dagun? In Mecklenburg. So. Ja, das ist bei dem. Dürfen ja da keine Antennen auf dem Dach haben oder was? Nee, das geht, das erreicht uns hier nicht, deine schöne Sendung. Wieso erreicht ihr euch nicht? Weiß ich nicht. Wie groß ist denn Dagun? 4000 Einwohner. Naja, dann stell wir. Und die anderen 3999 können jetzt praktisch auch nicht hören? Nee, eigentlich nicht. Na, dann stell die Lautsprecher ins Fenster. Ja. Dass sie ohne Chance haben, ein bisschen an dieser wunderbaren Sendung zu partizipieren. Dann stehen sie jeden Dienstagabend hier vor der Tür. Naja, ist ja wunderbar. Oh, machen wir Party. Da lernst du ein paar Leute kennen. Ja, Dagun hat nur 4000 Einwohner. Naja, siehst du, da lernst du ein paar kennen. Ein paar nette. Ich kenne viele hier. Echt? Ja. Naja, dann lernst du noch ein paar kennen. Na gut. So, dann danke ich dir mal für deinen Anruf, wa? Oh. Das hat mich jetzt echt weitergebracht. Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt der Trick? Muss man hier nur lange warten, oder was? Hallo? Ich kann nicht mehr warten. Ich werde nicht für das Warten bezahlt. Mann, doch. Hallo? Hier? Monsieur, Madame? So, machen wir heute eine Musiksendung. Dann mache ich erstmal eine Musik. So eine richtig, das war die jetzt quasi als nicht als coole, trotzdem die ist natürlich auch total cool. Aber eher so ein bisschen, naja, wobei Heavy stimmt jetzt glaube ich auch nicht direkt. Patrick Catani. Bring your own pencil, Billy, I'm tired of you. No, I don't understand it. I told you a million times to buy your own tools. Man, it's just a dollar. I will not borrow you anything no more. No pencil, no sheet of paper, no rubber. I will not support guys like you who spend their money on beers and other drugs. Or even silly pee books. Get your stuff together and don't look at me like that. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. Let's read a book. Let's read a book. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. Let's read a book. Let's read a book. We get along with the teachers. They're human just like us. They just try to teach us to be a super ace in math. Super ace in math. We get along with the teachers. They're human just like us. They just try to teach us to be a super ace in math. Super ace in math. Super ace in math. Super ace in math. Super ace in math. Class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read, read, read. Read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Class, class, class. Read, read, read. Let's read a book. At the library. Books, books, books. Oh, in the afternoon. Chapter 1, 2, 3. I wanna learn. I wanna read. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. At the library. Books, books, books. Oh, in the afternoon. Chapter 1, 2, 3. I wanna learn. I wanna read. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's read a book. Let's learn, learn, learn, learn, learn. Learn, learn, learn, learn. to teach us, they're humans just like us. Oh. They just try to teach us to be a super ace in math. Math. Super ace in math. Math. We get along with the teachers, they're humans just like us. Uh-huh. They just try to teach us to be a super ace in math. Math. Super ace in math. Math. Super ace in math. Math. Super ace in math. Math. Super ace in math. Class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Class, class, class, read, read, read. Patrick Catani war das. Und zwar, ach Mensch, weil der, ja, der, oh, ich wäre verrückt, der Langfeld, der nimmt immer Autostop raus. A-Class heißt es. Projekt Patrick Catani und Gina Dorio. So, so, so, so. Vielleicht sollte ich euch mal verraten, worum es hier heute in der heutigen Sendung gehen soll. Soll ich? Ja, bitte, dann nehme ich. Soll ich? Ja, dann will ich das mal machen. Und zwar soll es in der heutigen Sendung um die Vielzahl der Namen gehen, die ihr tragt. Mir ist neulich aufgefallen, und weil ich da, dass ja jeder Mensch so ungefähr, sagen wir mal, 5, 6 Namen in etwa hat. Also erstmal den, der vorne im Ausweis steht, richtig der normale Name. Ja? Dann gibt es ja die Namensvariante Kumpel und Freunde. Dann gibt's die Namensvariante Mutti. Wie nennt Mutti einen? Ja, dann gibt's unter Umständen noch die Namensvariante Oma, die ja nochmal zu einer extra Verniedlichung neigt. Dann gibt's auf jeden Fall die Namensvariante, Namensvariante für Leute, die mit Menschen anderen Geschlechts oder gleichen Geschlechts in so einer Art unmittelbaren Liebesbeziehung zusammenleben. Der Partnername, der Name, so Mausi, Schatzchen, Dicke, komm noch mal rüber und so. Und vielleicht gibt's ja auch noch spezifische Namen, die man im Job hat. Und von daher ist mir aufgefallen, dass ich ungefähr 5, 6 Namen habe und hab mir neulich noch extra einen schönen neuen, oh, einen Name, der glänzt und Pracht verbreitet, zugelegt. Hab mir nämlich gedacht, dass ich mich vielleicht auch mal Ross nennen könnte, weil das irgendwie ein Name ist, aber ich hab das irgendwie verwechselt auch. Ich dachte, dass das bei Bonanza, dass das Ross Cartwright wäre, aber stimmt ja nicht, ist nicht Ross Cartwright, sondern ist Hoss Cartwright. Das stört mich aber nicht weiter, von daher habe ich mir als noch, und jetzt bin ich ungefähr bei 8 Namen, also es gibt auch so ein Omi-Name, Muttername, der Normalname, Freundinnenname, Jobname, Brudername, habe dann extra Brudernamen und den mir selbst zulichten, Ross. Also insofern verfüge ich praktisch über 7 Namen. Ich würde euch jetzt auffordern, hier gewissermaßen anzurufen unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110. Das war jetzt gleich ein Fehler. Ihr sollt jetzt nicht jetzt anrufen, sondern sollt erst mal überlegen, wie viele Namen ihr denn habt. Nehmt euch dann einen Zettel, schreibt die Namen rauf und schreibt klar beschreibbar dahinter, von welcher sozialen Nahgruppe ihr mit diesen unterschiedlichen Namen genannt werdet. Und dann können wir darüber reden. Es geht jetzt im Grunde ja nicht darum, besonders viele Namen sich auszudenken, sondern nur so ein Spektrum zu entwerfen von den unterschiedlichsten Namen, von den aus unterschiedlichsten sozialen Zusammenhängen stammenden Namen herzustellen, um gewissermaßen eure Aufmerksamkeit, und daran arbeitet die Sendung ja hier seit über 10 Jahren, eure Aufmerksamkeit und so Reste eines Selbstbewusstseins bei euch zu schärfen und zu stärken. Wir hören jetzt nochmal den vietnamesischen Sturmtrauermarsch, der hier euch in Erinnerung gerufen werden soll, weil ich dann nach den Nachrichten den Ehrgeiz habe und die Verpflichtung spüre, die mich noch vor meinem Urlaub erreicht haben, denn Covervarianten dieses Songs, und zwar 3 bzw. 4 Covervarianten, 4 Covervarianten von 3 Leuten haben mich da erreicht, dann hier auch, wie man im Radio so schön sagt, abzufeuern, hier das Original von so einer Deadman's Orchestra aus Vietnam, der Sturmtrauermarsch. Thank you. das war das Original. Die Coverversionen kommen dann gleich nach den... Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Fritz Info. Das Wetter in der Nacht, erwarten uns nur wenige Wolken bei Tiefstwerten zwischen 7 und 14 4 Grad. Morgen gibt es mal mehr, mal weniger Wolken. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Im Streit um die Lkw-Maut haben zwei Spediteure Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Wenn das Gericht nun eine einstweilige Anordnung erlässt, könnte die Maut nicht ab dem 2. November erhoben werden. In dem Fall spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob das System funktioniert oder nicht. Die Entscheidung über die geplante Bebauung des Schlossplatzes in Berlin-Mitte ist verschoben worden. Die zuständige Arbeitsgruppe hat sich für einen zweijährigen Aufschub entschieden. Eine Entscheidung soll erst getroffen werden, wenn sich die Haushaltslage des Bundes spürbar gebessert habe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Steinbrück und Hessens Landeschef Koch haben eine gemeinsame Streichliste vorgestellt. Sie wollen die Subventionen in den nächsten 3 Jahren um fast 16 Milliarden Euro kürzen. Finanzminister Eichel findet das Konzept vom Grundsatz sehr gut. Und zum Sport: in der Fußball-Champions League spielt Bayern München zur Stunde auswärts gegen Anderlecht. Kurz vor Schluss steht es 1:1. Und der Verkehr auf Fritz, der hat aktuell für euch keine Meldung, deswegen gute Fahrt. Donnerstag. Fritz, die Konzerte. Sammy Deluxe und Afro. Nimm sie hoch, alle hoch. Dreimal und dreimal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Und ASD. Afro und Sammy Deluxe. Donnerstag, live im SO36, Berlin-Kreuzberg. Und im Radio? Fritz! So, wir machen hier weiter, würde ich mal denken, oder? Indem wir zum Beispiel erstmal ankündigen, welche Sendung das hier ist. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dann würde ich nochmal ganz minimalinvasiv erklären, was das Thema heute hier sein soll. Und zwar, wie viel verschiedene, welche verschiedenen Namen ihr habt und wer diese Namen zur Benennung von euch gebraucht. Darüber würde ich heute gerne mit euch reden. Jetzt aber erstmal die Coverversion des vietnamesischen Sturmtrauermarsches von Vulu Osaka in seinem Original Mix. We'll be right back. Naja, dem scheint doch eine gewisse Fetzigkeit durchaus inne zu wohnen, der Voodoo Osakas Original Mix des vietnamesischen Sturm-Trauermarsches war. So, wir telefonieren jetzt aber los hier zum Thema. Und zwar haben wir hier, hallo Christian. Hallo! Mein lieber Freund geht nicht, dann versuchen wir hier nochmal. Hallo Sabine. Jo. Ah. Am Dransten. Naja, wunderbar. Tag, jo. Sabine. Hi, hi. Und was willst du wissen? Sämtliche Namen, die man so mit sich tragen muss. Ja, die man so übergeholfen bekommen hat. Aber sag mal, Sabine ist jetzt auch nicht mehr so ein ganz brisanter aktueller Name, war, oder? Naja, ist ja auch schon ein bisschen älterer Jahrgang, aber naja, mein Machst Gott. Deutet doch mal ungefähr an. Muss das sein? Naja, bloß dass man mal so eine Ortung ungefähr hat. Naja, so halbe Steinzeit. Halbe Steinzeit? Jo. Ja, Jahrgang oder Alter? Naja, gut. Lass uns mal das mal weg. Wieso? Gibt jo, schon... willst du deinen Namen hören? Ja, wie, hast du da mal durchgezählt, wie viele Namen du so hast? 1, 2, 3, 4, 5, 6, naja, sagen wir mal 7. 6, 7, siehst du, ist irgendwie Standard, oder? Also Sabine ist so richtig der bürgerliche Polizeiname praktisch. Das ist der Unterstrichene, ganz genau. Ja, der, und wer nennt dich noch? Gibt es noch andere außer Polizei und Gericht und Vorladung, wer dich für Sabine nennt? Nö, eigentlich weniger. Keiner mehr, der sich noch Sabine nennen würde? Was? Keiner mehr, der dich noch Sabine nennt? Sei doch, jetzt überleg doch mal, das kann ich mir mal nicht vorstellen, wenn man Sabine heißt. Naja, irgendwie meine Alten, wenn sie mal so ernst werden oder so. Ach so. Ich habe auch noch ein paar schärfere Namen zu Sabine. Eltern, also, ja, Sabine. Nee, haltet hier da nicht um Schärfe, das geht ja gewissermaßen immer um die Zuordnung. Wer sagt Sabine zu dir? Die Polizei und die Eltern, wenn sie ernst werden. Ja, naja, so ja? Gut. So wer, ungefähr, noch, ja. Noch wer? Was? Noch jemand? Nö. Bist du dir sicher? Ja. Na, und die Nachbarn? Die Nachbarn? Die lassen wir mal ganz ein Jahr weg. Wieso die denn? Die haben wahrscheinlich mehrere Namen für mich, aber... Also, das werden eher Schimpfnamen sein, meinst du? Gut, weiter. Ja, was? Sabine, weiter. Also, noch schärfer. Dora und Charlotte, wie findest du das? Warte doch erstmal, Dora? Ja. Wer nennt dich denn Dora und warum? Eigentlich ja, keiner. Ist eine Oma von mir gewesen. Na, wer nennt dich denn nun Dora? Na, Dora nenne ich mich am liebsten selber, wenn wegen Funke und so. Also, weswegen? Weswegen? Was? Weswegen? Naja, so mal als wenn so große Trucker da vorbeifahren und dann steht da dran Dora und dann freut mich jedes Mal. Also du bist Truckerfahrerin? Nee, na, alles verrate ich ja noch nicht. Na, wieso denn? Wo fahren denn Trucker bei dir vorbei? Was? Wo fahren denn die Trucker bei dir vorbei? Ab und zu mal auf der Autobahn. Also dann bist du auch Truckerfahrerin? Nein. Da muss man sich doch nicht schämen für. Bist du Truckerbeifahrerin? Wäre schön. Wieso? Ja, nee, aber hättest du gerne so einen Trucker als Gatten? Was? Ob du gerne einen Trucker als Gatten hättest? Naja, wäre ja auch nicht schlecht. Was hast du denn als Gatten? Im Moment ja keinen. Ja, nicht? Nö. Ach so. Das ist aber auch doof. Nö, eigentlich nicht. Wieso denn? Na, da fehlt doch gleich wieder ein Name. Fehlt doch wieder. Was? Da fehlt doch gleich wieder ein Name. Ach nö, na, der begegnet einem schon einigermaßen manchmal so. Wer begegnet einem? Sag mal, du redest aber auch ein Rätsel. Nein, ja, natürlich. Naja, genau darum geht's doch. Mann, da kommen noch bessere. Nein, also Dora nennt dich ja keiner. Außer du selbst. Aber du redest ja nicht mit dir. Redest du mit dir? Na, aber freilich. Und worüber unterhältst du dich dann? Ach, über alles Mögliche, alles, was die anderen nicht verstehen. Wenn alles, du mit... erstmal vorher abtauschen musst. Kannst du mal kurz ein Selbstgespräch führen? Kurz ein Selbstgespräch? Ja. Oh Mann, Dora, du warst ja heute wieder voll komplett in Ordnung. Hast wieder ein bisschen was geschafft, hast ein paar andere Leute zum Lachen gebracht und, gut, Ende aus. Wo hast du denn heute Leute zum Lachen gebracht? Du hast doch alles ausgedacht. Ey, ich will auch keine, nein. Ich will natürlich. Jetzt... Naja, du wirst doch jetzt mal sagen können, wo du heute Leute zum Lachen gebracht hast. Leute zum Lachen gebracht auf dem Sozialamt. Auf dem Sozialamt? Wie denn? Was? Wie denn? Indem sie bloß geguckt haben, wie viel ich im Monat zur Verfügung habe. Da kann man nur noch drüber lachen. Und wer hat da gelacht? Wer hat da gelacht? Was? Wer da gelacht hat? Naja, so mit den Leuten, mit denen man sich so ringsherum dann unterhält. Wieso? Da lachen die denn jetzt doch selber scheiße. Naja, da kannst du bloß mal drüber lachen. Was willst du denn machen? Willst du dich nur versenken lassen oder was? Also du hast als Einzige wieder drüber gelacht. Was? Du hast als Einzige gelacht. Nö, da haben schon noch ein paar andere drüber gelacht. Worüber denn? Worüber denn, Dora? Ich verstehe das nicht. Worüber? Ich will auch lachen. Ach, Mensch. Na, du sag doch mal. Nein, das ist nicht so einfach. Nee, naja, nein, ich hab doch aber gesagt, es geht nicht um die Namen, sondern es geht darum, wer welche Namen nennt. Und jetzt hast du gerade ein Selbstgespräch geführt und dich dafür gelobt, dass du viele Leute heute zum Lachen gebracht hättest. Ja, die mich aber auch. Also deswegen kann man das nicht so, naja. Aber man bringt doch nicht damit jemanden zum Lachen, dass man sagt, wie wenig man an Einkommen hat, an monatlichem. Nein, aber das ist doch schon mal Lächeln wert, wenn man weiß. Na, Lächeln und Lachen sind aber zwei verschiedene Geschichten. Und Grinsen ist wieder was ganz anderes. Mach mich nicht kaputt hier. Und Fresse zieht es auch heavy. Nein! Ja, jetzt Dora, wir machen ja gleich Schluss. Nein, Dora. Nein, jetzt lass mal Dora weg. Also Dora zählt nicht, Dora zählt nicht. Dich nennt der Herr Killer Dora. Weiter? Naja, du kannst ja irgendwelche ausnennen. Ausdenken. Aber Dora zählt nicht. Na doch, das war alles ausgedacht bisher. Also außer Sabine. Aber dafür sind deine Eltern verantwortlich. Ach, naja, nee, das ist schon in Ordnung so. Nee, pass auf, dann jetzt ja weiter. Lassen wir mal die Charlotte weg, bevor du mich doch mal... Genau, na, die lassen wir mal weg, genau. Dann kommt nämlich die Fausti. Fausti? Fausti, genau. Wer nennt dich denn Fausti? Fausti, naja, das war mal in meiner Ehe gewesen, aber das können wir jetzt auch weglassen, das sind 20 Jahre so ziemlich umsonst gewesen und dann können wir... Naja, aber darum geht's doch nicht, ob die Ehe jetzt umsonst war, die war 20 Jahre, das heißt, dein Ehemann hat dich Fausti genannt. Was? Dein... Das kann ich ohne Special sagen. Ja, du sollst doch ja nicht... Nein, der hat dich Fausti genannt. Fausti, na, Kumpels ringsherum. Kumpels. Naja, die haben das vom Alten übernommen irgendwie. Was heißt vom Alten? Ja, nun mach doch mal langsam. Hast du mit dem Nachnamen Faust geheißen? Nee, aber den ganzen Namen will ich dir jetzt auch nicht erklären. Naja, also. Gut, aber das war eine Ableitung von deinem Nachnamen. Genau. Fausti. Jawohl. Das heißt aber, dein Alter hat dich doch nicht Fausti genannt, sondern dann die Kumpels haben dich Fausti genannt. Na, aber freilich. Naja, warum sagst du denn, dass es dein Alter war? Na, Mann, Mensch, Meier. Na, war er doch nicht. Wie hat dich denn dein Alter genannt? Wie dich dein Alter genannt hat? Ach, das weiß ich doch nicht mehr. Naja, natürlich weißt du das. Naja, und 3 Jahre her, der hat dich 20 Jahre Herzchen, Dicke, komm mal rüber genannt. Na, der hatte keine Fantasie, da kann ich nur... Ja, kann ja sein, dass er keine Fantasie hat. Wie hat er dich denn genannt? Mann, weiß ich nicht. Alte, Hop-Hop oder was weiß ich. Alte? Nee, glaube ich nicht. Nein, das nicht. Na, dann sag doch mal wie. Na, einfach mal Biene. Biene? Naja, siehst du, ist so eine klare Ansage. Hat dich der Alte genannt. Genau. Ach, und wenn's irgendwie so etwas zärtlicher wurde, dann hat er doch nicht mehr nur noch Biene gesagt, oder? Nee, da hat er... Was hat er dann gesagt? Oh. Na, so ungefähr. Mann, mach mich nicht kaputt. Wie sagt doch mal so ungefähr, dass man mal einen Eindruck hat. Irgendwie so diese Kosenamen sind doch auch immer wichtig. Ja, Mensch, der hat eben halt immer keine Fantasie gehabt, sonst hätte ich mich auch nicht scheiden lassen, naja, oder? Aber wie klingt denn so ein fantasieloser Kosename? Fantasieloser? Oh, keine Ahnung. Naja, aber wie hat er dich denn genannt, wenn es zärtlicher wurde? Also ach, Sabine, Mensch. Du machst deine Tier aber auch nicht einfach. Ich hab vorhin gesagt, man soll bitteschön vorher überlegen. So, wie hat er dich denn genannt, wenn er zärtlich wurde? Ach, Mann, das weiß ich doch nicht mehr, das ist schon 100 Jahre. Wie hat er dich genannt, wenn er zudringlich wurde? Da hab ich gesagt, Alter, lass die Finger weg. Nee, du doch nicht, wie er dich genannt hat. Wie er mich genannt hat. Na Mann, einfach mal... Na, Biene. Und sonst, wenn er zärtlicher war? Na, da hat er nichts zu sagen gehabt. Ja, das kann ja sein, aber trotzdem wird er dich da irgendwie genannt haben. Also sei ich gleich verrückt hier. Wir kommen hier nicht weiter. Was? Wir kommen hier nicht weiter. Doch, na klar, komm. Nein, du musst jetzt einen Zärtlichkeitskosenamen... Jeder hat so einen Zärtlichkeitskosenamen. Ja, ich hab mir den aber immer noch aufgehoben. Das kommt noch. Ja, aber wie heißt der denn? Wie hat dich denn dein Alter da genannt? Na Mann, einfach mal weiß ich nicht. Na, nicht einfach mal weiß ich nicht. Biene hat... Biene hat er gesagt, wenn Leute im Zimmer waren. Aber wenn jetzt keiner da war. Wenn keiner da war, dann hat er Schnauze gehalten. Nein, was hat er denn? Muss er irgendwas gesagt haben zu dir, wenn er Aufmerksamkeit erregen wollte? Oh Mann, das hat ja doch... Also sag doch mal, ich werde gleich hier verrückt. Jetzt sag doch mal. Natürlich, du hast dich vor 3 Jahren scheiden lassen und dich aber 20 Jahre lang zärtlich rufen. Naja, pass mal auf, das... Also, wie hat er dich denn da genannt? Naja, 5 Jahre ist jetzt unreal, aber das ist ein Verhältnis von 1:4. Wie hat er dich denn nur genannt, wenn er zärtlich wurde? Na Mann, das weiß ich doch nicht. Naja, das aber wer soll denn das wissen? Denn ruf mal jemanden an und frag, wie er dich genannt hat. Das kriegst du eh nicht raus, weil... Wieso denn nicht? Was? Weil du willst es einfach nur nicht sagen. Aber wenn du nicht sagen willst, dann müssen wir jetzt hier das Gespräch Stantepede beenden. Pass mal auf, machen wir mal mit dem nächsten Namen weiter. Nee, mach doch mal, wie hat er dich denn genannt, wenn er zärtlich wurde? der hat keine Fantasie gehabt. Ja, das kann doch sein, aber wenn man keine Fantasie hat, dann sagt man Darling. Oder wie ist ich was? Ja. Was hat er denn gesagt? Hat er Darling gesagt? Nein, hat er nicht. Was hat er nicht? Hat er nicht mein, hat er nicht mein kleines, hat er nicht mein kleines Scheißerchen genannt? Nein, nicht mal das. Na, was denn? Na ja, nix. Ja, nix? Glaube ich nicht. Mann. Ja, Mann. Sabine, du scheinst mir aber auch ein Stück fantasielos zu sein. Was? Du scheinst mir aber auch tüchtig fantasielos zu sein. Na, ich bestimmt nicht. Mein natürlich, nächster sonst hättest du ihm einen schönen Vorschlag machen können. Nee, pass mal auf, mein nächster Name ist Mütterchen Hanf. Kannst du damit was anfangen? Mütterchen Hanf? Jo. Und wer nennt dich so? Na, alle meine kleinen guten Geister. Was heißen deine kleinen guten Geister? Deine Kinder? Nö, aber mit den Leuten, denen man so Kontakt hat. Ich denke, deine Kumpels sind nicht Fausti. Nein, das sind ja die alten Kumpels. Ach, die hast du nicht mehr? Die hat der Alte mitgenommen bei der Scheidung, oder was? Was? Die hat der Alte bei der Scheidung mitgenommen? Habt ihr einen Ehevertrag gehabt? Ach Mann, was du halt wissen willst, das ist doch im Prinzip alles ganz unwichtig. Nee, das ist alles ja nicht ganz unwichtig. Die Namen sind unwichtig. Jetzt, dann. Jetzt weg, Mann. Ja, aber ich werde verrückt. Jetzt, Mensch. Jawohl, mach das mal. Wer nennt dich denn Mütterchen Hanf? Mütterchen Hanf. Also, ich mich selber, mir dicht und ein paar Leute, die so um mich rum sind. Sag mal, du kannst die Leute, die um dich rum sind, aber auch nicht, kannst du die nicht genauer beschreiben? Ist es die Polizei? Die wissen es schon. Was? Wer ist denn so um dich rum? Deine Freunde, meinst du? Ja, genau. Sag mal, aber dazu, also das ist ja, du bist ja fantasieloser als dein Ex, Alter. Nein, das kannst du aber wenn du nicht mal sagen, wenn du nicht mal sagst, Freunde sagen kannst. Was gibt's denn noch? Naja, ich hab da mal Freunde, die sagen Süße zu mir. Süße? Jo. Wer denn? Einfach mal so per SMS. Na, ach so. Meine kleinen Freunde, die ich so ringsherum habe. Freundinnen? Ja, Freundinnen und Freunde. Süße. Und was hast du noch für Namen jetzt? Einfach mal... Die ich genannt habe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind es. Was? 5? Dora, Sabine, Charlotte, Faust. Dora galt ja nicht. Dora nennst du ja durch dich nur selbst. Nö, steht ja im Ausweis. Na und? Stimmt auch nicht. Na, E-Name, Sabine Dora ist jetzt, gilt als E-Name. Also eigentlich heißt es aber, Sabine steht im Ausweis. 5 Namen. Und kein Zärtlichkeitsnamen hast du. Nö, bist ja wohl nicht, aber kann ja noch. Mann. Ich warte mal noch auf den Fantasie, der vorbeikommt und mir mal den richtigen Namen verpasst. Ach, na ja, Quatsch, na, das wird nichts. Meinst du nicht mehr? Nee, na, weil du nicht zur Sache kommst. Du schweifst immer so rum. Na klar, und wenn du mal richtig mal eine klare Ansage machen sollst, nichts ist. Na, was willst du denn noch? Sabine, na, wie dein Alter dich genannt hat, wenn er zärtlich wurde. Ach, na Mensch, du feierst doch den mal, warte. Naja, ich feier's, ich hab den ja nicht in Gedanken. Ist ja nicht, ich muss den ja nicht erstmal vergessen. Ich muss ihn nicht mal vergessen. Wie nennen sie dich eigentlich? Sag ich ja nicht. Na, siehst du da, Martin. Na, hab ich vorhin schon alle gesagt. Naja, ich kann ja nun nicht immer zu Hause. Ross nennen sie mich. Ross? Nicht Ross. Englisch, amerikanisch. Ross. Ja, mit so mir Ross. Oh, bless. Ross. Ross, yo. Yo, Ross Kuttner. Ich danke dir für deinen Anruf, Sabine. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Hallo, na, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Musik, oder? Genau. Hallo. dad, I also fear the situation is mighty clear. The Yankee girl who did it soon, when she had a bingo crew drinking rum and Coca-Cola. Billy Childish and the Black Hands waren es mit Rum and Coca-Cola, was wir vorhin vom Lord Invader gehört haben. So, wir telefonieren weiter hier zum Thema, wie viel verschiedene, reelle, wirklich gebräuchliche Namen habt ihr? Wer nennt euch wie? Mit wie viel unterschiedlichen Namen müsst ihr zurechtkommen? An wen denkt ihr oder von wem wisst ihr, wer euch da nennt, wenn ein bestimmter Name genannt wird? Hier ist Silvia, oder? Hallo. Hi, Kuti. Silvia! Du bist meine Gute. In der Leitung. Echt? Völlig ganz weit weg. Kann man nicht machen? Musst du den Hörer noch enger ans Ohr pressen? Naja, wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen, was wir daraus machen können. So, Silvia. Ja, Kuti, was macht die Verlobte? Was macht der Alkohol? Was machen die Zigarillos? Genau, was macht der Verlobte? Ist der immer noch bei seiner Mutti wieder, heute schon wieder? Ja, ja, natürlich. Ja? Und was macht der Alkohol? Bei mir seit 4,5 Monaten keinen Tropfen mehr. Ehrlich? Ehrlich. Oh, Silvia, Hut ab! Gut, wa? Ja. Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen. Ich hab dir doch die Frage gestellt. Was bei mir der Alkohol macht? Ja, genau. Naja, immer in Maßen. Wirklich in Maßen. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, natürlich. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Naja. So, ja, ja, doch. Gut. Ja, also immer bei Bewusstsein noch. Ja. Ja, ja, ja. Ist sehr schön, dass du so mitfühlst, aber ist so, ja. Das freut mich für dich. Das darf überhaupt nicht mehr. Auch in Verbindung mit meinen Tabletten, die ich nehme, darf ich überhaupt keinen Alkohol, meine Medikamente, darf ich keinen Tropfen Alkohol trinken. Und wie ist das Leben so ohne Suff? Traurig, grau und trist, oder? Ist besser? Quatsch, ist schön, ist viel schöner. Echt? Alle bei vollem Bewusstsein erleben und nicht müde werden davon und auf komische, depressive Gedanken kommen. Nee, das Leben ist so schön. Auch wenn man nicht arbeitet, der Tag ist zwar lang, aber die Zeit, die rast. Die Wochen rasen und die Monate rasen, Jahre rasen. Ich sag dir, der Sarg kommt immer näher, oder? Ach, bis dahin, man so kann. Boah, süß nicht. Das kann noch lange dauern. Ja. Silvia, auch mit dem Verlobten, wie lange seid ihr denn jetzt zusammen, sag mal? Das ist ja auch schon irre ewig, oder? Na, jetzt am 3. Oktober, am Freitag, wo Feiertag ist übrigens. Deutsche Einheit, wa? Ja, da sind wir 3 Jahre zusammen. Boah. Und immer noch schön? Wunderbar. Ach, super. Beneidenswert, Silvia. Ja, ich bin richtig glücklich mit ihm. Immer so freundlich, so fröhlich, hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja. So was Liebe, schnuckliert. Nee, wirklich. So was schnuckliert. Wie nennt der dich denn, dein Verlobter, Silvia? Ist Silvi, Mausi, Silvilein oder Silvileinchen und Schnucki. Und ich besage zu ihm manchmal Putzi oder Schatz. Ja. Zusammen sind wir dann Schnucki-Putzi. Ich bin Schnucki, er ist Putzi. Schnucki oder Mausi, sagt er zu dir. Ja, manchmal auch Silvileinchen. Ja, ja, ja. Naja, und, aber was sagt er so am häufigsten? Eher Schnucki oder eher Mausi? Na, Schnucki. Schnucki. Dann wollen wir das mal unterstreichen. Schnucki, sagt der Verlobte. Gibt's noch jemand, der zu dir Schnucki sagt? Nee, wa? Nee. Oder aber sagen Silvi darf? Sagen einen jetzt zu mir. Silvi? Silvi. Ja. In meinem Ausweis steht Silvia, Doris, Eva drin. Ja. Meine drei Namen. Ja, also wir bleiben aber bei Silvia, das ist quasi der Polizeiname. Genau. Wer nennt dich noch so Silvia? Na, alle, mit denen ich per Du bin. Die nenne ich alle Silvia? Ja. Der Verlobte nennt dich Schnucki und ein paar bessere Freunde nenne ich Silvi. Ja. Und dann gibt's noch andere Namen, die du so hast? Na, ein Kumpel sagt zu mir Große. Obwohl ach. Ich eher im Gegenteil bin, ich bin ja noch kleiner als du. Das ist aber immer noch relativ groß. Selbst kleiner als ich ist immer noch relativ groß, würde ich an der Stelle gerne sagen. Naja, meine Mutter war noch 10 cm kleiner, die war nur 1,48. Oh. Mhm. Da hat die ja kaum über den Tisch kicken können, oder? Naja. Da warst du dann die Große in der Familie. Ach, vielleicht ist daran eine Erinnerung. Und der Kumpel, der dich Große nennt, wie groß ist denn der? Der kennt mich schon nicht so lange, nee, der ist 1,78 ungefähr. Ach, guck mal an, da ist es doch dann aber sehr großzügig von ihm, dich Große zu nennen, oder? Wahrscheinlich ist es die Geistergröße. Ja, wahrscheinlich, klar. Genau, darauf wird er fein anspielen. Ach, dann ist es bei dir so reduziert auf diese vier Namen. Silvia, ja. Schnucki, Silvi, Große. Hm? Und dann hört es praktisch auf, was anderes hast du nicht? Nur der Nachname dann. Also der, aber wer nennt nicht beim Nachnamen? Na, einige Leute, mit denen ich passibel. Ach so, die sagen dann Frau. Ja, ja. Ja, so, nee, ja, ja, gut, das fällt ja irgendwie noch raus. Aber gibt jetzt keine anderen, also sag mal, gibt man manchmal auch so eine verballhornten Nachnamen oder so eine auch einen I ran gehängt. So wie vorhin nee. Für Fausti oder. Kutti. Ja. darfst aber auch nur du sagen, Silvia. Ist aber lieb von dir. Ja. Jeder andere kriegt Ärger. Ja. Mann, ist ja eine große Ehre. Ja, ist eine große Ehre. Silvia, vier Namen. Naja, ist auch nicht. Wie hat denn deine Mutter zu dir gesagt? Oh, Silvia? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann mich ja nicht mehr dran erinnern. Und ist schon 8 Jahre tot. Ja, und in der Schule? Wie haben sie sich da genannt? Na, auch Silvia oder Silvi. Ja, aber so andere so irgendwie. Ich hatte damals mal, also als ich so ungefähr so 9 bis 10 Jahre alt war, da wollte man mal eine Band machen. Ich hatte damals angefangen, Gitarre zu spielen. Ja. Und da war mein Künstlername Mickey. Er hat immer gesungen, my name is Mickey, I am a hippie, I take LSD and go on a trip. Ach, gibt's denn davon noch schöne Aufnahmen, Silvia? Echt? Na, die musst du mir mal schicken. Nee, das ist... My name is Mickey and I'm a hippie. Na und? Mach doch nichts. Ach nee, ist Kinderquatsch. Ich weiß nicht, ich hab das schon ewig nicht mehr gehört. Nee, ich glaube nicht, dass das was ist. Meinst du? Quatsch, nee, ist Abfall. Ist Abfall Kinderkacke? Genau, ja. Ja. Aber naja, gut, dann nehmen wir noch Mickey als Künstlernamen dazu. Hm. Hat dich denn aber auch jemand mal Mickey noch genannt? Na, später hat mich mal ein Freund von mir Mickey Maus genannt, meine Mickey Maus. Ach so, und das war jetzt aber auch so ein Künstlername einfach wusste. Ja. Ah ja. Und gibt es noch irgendwie so einen totalen Kose-Zärtlichkeitsnamen von deinem Verlobten? Nee, eigentlich nur Schnuckelchen. Also nur Schnuckelchen. Schnucki, Mausi, Schnuckelchen. Mausi, Schnucki, Mausi, Silvi. Ja. Silvileinchen, ja. Ach Mensch. Schnucki, Mausi, Putzi, Schatzi. Ja. Nicht schlecht, oder? Ach, da wird einem gleich warm ums Herz, oder? Ja, ja, auch ne, ja. Wenn der Verlobte so Schnucki säuselt? Ja, natürlich. Das gehört doch immer zu jedem Telefongespräch dazu. Ich brauch das richtig, so ist wie Luft, die man atmet, wenn man so eine Worte hört. Ja. Seele gut. Ja. Wann hast du den jetzt das letzte Mal gesehen, weil dir gleich ein Telefongespräch einfällt, wenn du mit ihm redest? Gesehen hat ihn vor ein paar Stunden. Aber ach so. Telefoniert haben wir danach schon wieder zweimal. Ach, zweimal? Warum? Worüber denn? Er macht immer ein Klingelzeichen, wenn er zu Hause gut angekommen ist, weil er auf dem Fahrrad fährt. und dann telefonieren wir abends immer nochmal gute Nacht sagen und kurz was noch und so passiert ist. Ja, ach, der ist jetzt wir schon... Wir haben uns alle, da gibt es kein Geheimnis, wir haben uns alle, was in unser Leben Bedeutende passiert ist, haben uns alle gesagt, dass wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ja. Und da ist er jetzt schon in der Falle, sag mal, wenn ihr euch schon... Ja, nicht. Nee, normalerweise würde ich ja schon schlafen. Aber weil du heute da bist, hat gedacht, krieg mal einen schwarzen Tee. Hat dich mal ein bisschen länger wach. Du musst Kutti mal wieder sprechen. Und meinst du, der Verlobte hört dich jetzt? Nee, du bist nicht, der guckt Fernsehen. Ach so. Du bist nicht, dass er hört. Ja. Hab gesagt, dass ich kurz noch vielleicht auch Kutti höre. Wusst meist schlafe ich um die Zeit ja auch schon. Ja. Denn vor 12 Uhr ist der Schönheitsschlaf. Genau, und wenn man jetzt einen Verlobten hat, dann muss man ja ein bisschen drauf achten, oder? Ja. Schön, und noch so eine Antifaltencreme aufgelegt, bevor es in die Falle geht? Natürlich. Ja, und dann wird morgen wieder geglänzt. Silvia, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir was, Kutti, bleib gesund und mach weiter so. Okay, tschüss. So, dann versuchen wir jetzt mal hier mit Ben. Hallo, Ben. Hallo, hallo. Hallo? Kein Ben? No Ben? Null Ben? Ein schwieriger Vorname. Hallo? Ja, hi. Jürgen! Genau. Jürgen! Ja. Ja, der mir am schwersten auszusprechende Name, den ich überhaupt kenne. Mhm. Da sage ich Nicolao Ceausescu mit aller Grandezza und Souveränität und Lässigkeit, aber Jürgen will mir nicht über die Lippen kommen, insbesondere irgendwie über die hintere Gaumenspalte nicht. Jürgen, wie viele Namen hast du denn? Hast du mal so abgecheckt, wie viele Namen? Das sind 6, glaube ich. 6? Ist erstaunlich. Das dreht sich wirklich immer um die 6 oder 7 Namen. Mhm. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man nur 6, dass es nur 6 oder 7 so deutlich unterscheidbare Gruppen gibt, mit denen man zu tun hat. Jo. So, dann wollen wir gleich mal erstmal die Namen. Erstmal würde ich gerne mal so eine Namensliste von dir haben und dann klären wir mal, wer was sagt. Jürgen ist sicher das Erste. Ja, Jürgen Bernd Ernst Engert. Gut. In meiner Geburtsurkunde. Engert? Was ist ein Engert für ein Name? Engert ist mein Nachname. Ach so. Gott, dachte ich, der ist ja schon mit dem ersten Vornamen hier so gestraft, jetzt mit dem letzten aber auch noch. Mhm. Aber nee, ist ja Nachname. Na, dann hast du Glück gehabt. Jürgen, gut, aber wir bleiben mal bei Jürgen, oder? Die anderen Namen, die so im Auslandsausweis stehen, die spielen ja immer eher keine Rolle, oder? Nee. Oder die stehen bloß so da. Mhm. Und wenn man mal irgendwie so ein Kneipengespräch da mal ein bisschen Pfiff und Pepp drin bringen will, dann zählt man die anderen auf. Ja. Und dann ist aber auch schon wieder over. Mhm. Dann ist schon wieder vorbei mit dem Pepp. Und dann zahlen alle und jeden betreten nach Hause. Ja. So, Jürgen, dann wollen wir mal die anderen Namen hören. Jürgen? Mein Junge? Mein Junge, das hat schon richtig Namensqualität jetzt für dich, ja? Mein Junge, weiter? Georgie Boy. Georgie Boy, oh, da wollen wir ja gleich wissen. Aber frage ich da gleich danach weiter? Pussy. Pussy? Mhm. Das ist aber eher, naja, gut, weiter? Verstehe ich auch nicht. Ja, weiter? Jürgi Bär. Wie? Jürgi Bär. Jürgi Bär. Mhm. Sag mal, du hast hier aber schon, die sind ja schon alle so, also bis auf meinen Kusche, dem er vielleicht noch so was Gouvernantenhaftes beischmeckt, also so Georgie Boy, Pussy, Jürgi Bär sind ja schon alle ziemlich zärtlich. Mhm. Ach, bist du so knuddelig? Nee. Wieso, woher wisst ihr denn? Vielleicht bist du echt so ein totales Schnuckelchen. Naja. Und wisst ihr ja nicht, dass jeder, der dich irgendwie benennen will, bei so totaler Verniedlichung landet. So, das, naja, gut, jetzt werden es erstmal 5. Jürgen, mein Junge, Georgie Boy, Pussy. Nenn mich andauernd Engert. Jürgi Bär, wer nennt dich Engert? Meine Lehrer. Die Lehrer? Mhm. Gregor oder Martin. Engert. Was heißt Gregor oder Martin? Ja, die verwechseln mich andauernd, aber das finde ich immer ziemlich krass. Ach so. Das hat auch schon solche Qualität wie mein Junge. Ach, die verwechseln dich immer? Die wissen nicht, dass du Jürgen heißt, sondern nenn dich immer Gregor oder... Aus irgendeinem Grund, ja. Die geben mir schon die Arbeitsblätter von anderen Schülern. Total schnucklig und außerdem hat er sowas Gregorhaftes. Weiter? Ja, das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Gut. Wer nennt dich denn Jürgen? Meine Kumpels mit. Jeder, der mich, die meisten, die mich kennen. Die Kumpels auch, ja? Mhm. Ach, da hast du nicht so irgendwie so ein Engi oder irgendwie sowas? Nee. So einen Spitznamen gibt's ja nicht. Alter nennen die mich noch. Alter? Mhm. Und meine Feinde nennen mich Bernd. Deine Feinde nennen dich Bernd? Meine Feinde nennen mich Bernd. Oh, die meinen es aber wirklich übel, deine Feinde. Ja, finde ich auch. Wieso, wo nennen die dich denn Bernd? Keine Ahnung. Wann redest du denn mit denen? Oder woher weißt du denn, dass die dich Bernd nennen? Die brüllen mir andauernd Bernd hinterher. Deine Feinde? Genau. Da also stehen deine Feinde dann gewissermaßen auf dem Schulhof und rufen einfach, um dich voll zu demütigen, Bernd, Bernd. Genau. Und dir schießt dann aber auch das Blut in den Kopf. Naja, es hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen? Es war mal schlimmer. Ja, aber das ist jetzt gewissermaßen auch die feindlichste Maßnahme, die sie dir gegenüber ergreifen, dich Bernd zu nennen. In letzter Zeit ja. Also keine Messerstechereien und so eine Geschichten? Nee, sowas gibt's nicht. Nee? Oder so Plastiktüten voll mit Wasser in die Schulmappe gesteckt? Nee. Nee? Bernd. Die Feinde nennen dich Bernd. Also das sind auch nicht wirklich meine Feinde. Das sind halt bloß ein paar Typen, die mich nicht leiden kann. Ich kann die nicht leiden, also... Ja. Aber wie, hast du dich jetzt auch zu einem Namen durchgerungen, mit dem du deine Feinde demütigen könntest? Nö. Ja, nicht. Penner. Penner. Naja, die sind alle von der Schule abgegangen. Ist ja jetzt praktisch kein Name, ist ja eher so eine soziale Kategorie eigentlich. Gut. Ach so, also Jürgen nenne ich schon mal fast alle. Ja. Fast alle, kick mal ihn an. Oh. Schwer, schwer. Mein Junge, sagen die Eltern, deine Mutter. Genau. Mutti. Und der Alte, was sagt der? Der sagt auch Jürgen. Der sagt auch Jürgen? Wie fast alle? Ja. Kick mal ihn an. Und jetzt wird's ja aber interessant. Wer hat denn die Vermessenheit oder diese intime Nähe zu dir, dich Georgie Boy zu nennen? Mein Bruder, aus irgendeinem Grund. Dein Bruder? Wie heißt der denn? Der ist Thomas. Und wie nennst du den? Thomas. Hoi, hoi, hoi. Du bist aber doch irgendwie von der Ausrichtung her eher seriös, solide und neigst nicht zu Übertreibung oder zu wilde, ins Kraut schießender Fantasie. Naja. Thomas. Mein Bruder ist Thomas. Und wie nennt ihn Thomas? Ja. So. Jetzt wird's ja, ist ja eine Steigerung. Wer nennt dich denn Pussy? Mal meine Oma. Echt? Wirklich? Aber das hat sie sich wieder abgewöhnt. Wie hat die sich denn das angewöhnt, sag mal? Gute Frage. Muss irgendwie von Ödipussy kommen oder so. Von Ödipussy? Hast du den Film gesehen? Ja, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Kick mal ihn an. Ach, dass du dann aber jetzt auch mit Loriot, dass du mit Loriot verglichen wirst, ist ja jetzt auch von deiner Oma? Kick mal ihn an. Also direkt irgendwie so ein Lack und Leder und Nietenrockenroller bist du nicht von der äußeren Erscheinung, oder? Eher Punk. Punk? Naja. Nimm Punk, der mit Loriot verglichen wird? Jürgen, ich glaube, du machst da irgendwas nicht so ganz richtig. Naja. Also ich meine, wenn, dann würde man irgendwie Johnny Rotten oder irgendwie, also sowas. Naja. Aber im Vergleich mit Loriot. Naja, wenn ich zu meiner Oma fahre, habe ich keine gestylten Haare. Wie bitte? Wenn ich zu meiner Oma fahre, bin ich meistens ziemlich glatt gestriegelt. Ach, dann hast du richtig einen ordentlichen Scheitel und so einen unglücklichen Binder um den Hals. Könnte man so sagen. Und strampelst da mit deinem Fahrrad und dem Konfirmationsanzug zu Omi, um dir 20 Euro zustecken zu lassen. Yep. Das heißt, in der Anwesenheit von Omi ist Punksein nicht angesagt. Genau. Nicht legitim. Nee. Das würde das Einkommen deutlich schmälern. Kick mal an. Du scheinst mir ja doch ein recht opportunistischer Punk zu sein. Aber Freizeitpunk, so richtig Freizeitpunk, oder? Naja, meist eigentlich nicht wirklich, also. Was heißt nicht wirklich? Nicht wirklich Punk oder nicht Freizeit? Ich habe meistens irgendwelche nach oben gestylten Haare und dann halt. Ja. Die Toten Hosen, die Ärzte. Ja. Sowas halt. Naja, das ist ja jetzt auch so ein bisschen der zivilisierte Punk, oder? Ja. Yep. Der Gehegte. Gewissermaßen also, so die geschnittene Buchsbaumhecke unter den Punks. Wie sah denn schlimmster Punk-Exzess mal aus? Ich meine, irgendwie verbindet man ja dann damit doch schon irgendwie so Exzesse, Grenzüberschreitung, den Bruch mit allen Konventionen, oder? Wie sah denn die schlimmste, du wirst sagen, das Schlimmste aus der Deckung kommen aus als Punk? Das ist eine gute Frage. Richtig mal, sagen wir mal, 2 warme Büchsenbier. Oder so, was, oder? Naja, nee. Nee, das ist schon zu viel der Droge, oder? Eben. Aha. Naja, nix, nicht Besonderes. Also ich renne halt wirklich bloß mit den Haaren rum. Ja. Naja, ohne Haare rumrennen ist ja unblöde, oder? Stimmt. Gut, der Punk. Der Loriot-Punk. Gut, ach so, jetzt Jürgi Bär. Naja, das kam durch Jürgen und Bernd zustande. Ja, aber wer nennt dich denn Jürgi Bär? Meine engsten Kumpels. Die engsten Kumpels? Aha. Die anderen sagen ja auch, die sagen ja Jürgen, wa? Fast alle sagen Jürgen, sagst du. Die Feinde sagen Bernd, nur Oma sagt Pussy. So, Engert, gewissermaßen vergessliche Lehrer. Sag mal, wenn du das nächste Mal anrufst, dann stell dich mal lieber als Engert vor. Mir fällt das Jürgen sagen war so schwer. Okay. Und Alter sind, wer sagt jetzt Alter? Auch die, die mich Jürgi Bär nennen. Ach so, die sagen dann Alter. Aber wobei Alter ist dann schon auch im Grunde fast eher so eine Gattungsbezeichnung, oder? Das sind dann, die sagen dann aber zu dir Alter und zum anderen auch Alter. Ja. Und dann hauen sie im Dritten auf die Schulter und sagen, ey, Alter. Mhm. Kick an. Ja. Ja. Naja, Mensch, dann sind wir doch hier durch bei dir mit den Namen. Wie viele hatten wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Namen! Doch, so viele. Nicht schlecht, oder? Mhm. Naja, ich hab ja mitgeholfen, Ludwig. Ist meine E-Mail-Adresse, ist meine E-Mail angekommen? Weiß ich gar nicht. Da habe ich irgendwie ein Porträt über dich verfasst, das ich da irgendwann mal in der Schülerzeitung. Ach so, doch, stimmt, ja. Habe ich irgendwie kurz drüber weggelesen, nicht grundsätzlich auszusetzen gehabt. Aha, gut. War denn ein voller Erfolg in der Schülerzeitung? Nee, noch nicht abgedruckt. Ach so, wieso? Wie lange, welchen redaktionellen Vorlauf habt ihr denn da? August soll es, glaube ich, rauskommen. August? Nächstes Jahr oder was? Dieses Jahr. Dieses Jahr schon? Mhm. Na, aber ist doch schon vorbei, der August. Oktober, ach. Ach so, Oktober. Oktober. Naja, das ist doch was anderes. Eben. Gut. Na dann, danke ich dir sehr für deinen Anruf, Engert. Jo. Tschüss. Ciao. Gregor. Mhm. Ciao, ciao. Ciao. So. Wir machen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Musik. Wie gesagt, ich habe ja hier nachzutragen. Und zwar die verschiedenen vietnamesischen Sturm-Trauer-Marsch-Cover-Versionen. Wir hören jetzt den Remix von Dave24. So ein klassischer Internetname. Wenn Dave schon weg ist, dann muss man da irgendeine große Zahl anhören, Dave24 mit seinem Remix des vietnamesischen Sturmtrauermarsches. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence has started, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. East Iron 5 building up to 7.6 million pounds of thrust and it is clear to tower. Dave, vielen... Wow. Na, du sag noch. Dave24 mit seinem Remix des vietnamesischen Sturmtrauermarsches. So, wir telefonieren hier noch weiter zum Thema, wie viele Namen ihr so, wie viele unterschiedliche Namen und welche ihr vielleicht als die gegensätzlichsten empfindet, wie viele Namen ihr habt. Hier müsste jetzt Desiree am Telefon sein. Jo. Hallo! Hey. Ach, geschrieben ist das ja auch toll, Desire, oder? Nee, das wird D-E-S-I-R-E-E geschrieben. Ach, mit Doppel-E? Ja. Naja, trotzdem immer noch Desire. A Streetcar named. Na gut. Jo. Desiree. Genau. Na, den ersten Namen haben wir ja schon. Hast du dich vorbereitet? Hast du durchgezählt, wie viele Namen du hast? Ja, 5. Ach so, wir hatten ja eben, waren es 8. Ja. Was ist denn der dir fremdeste Name unter diesen Namen? Der fremdeste, also der mir nicht so... Ja, am wenigsten gefällt. Na, das ist dann schon Schlampe. Schlampe? Jo. Ist jetzt ein Name oder ist jetzt so eine allgemeine Bezeichnung? Ist eigentlich eher eine allgemeine Bezeichnung, oder? Na, das ist Name hauptsächlich. Ist ein Name? Wer nennt dich denn Schlampe? Na, das sind Leute, die sich meinen Namen nicht merken können und so. Die sagen dann wirklich immer... Ey, Schlampe, hallo, was machst du denn heute Abend? Da kannst du mir mal 10 Mark borgen und so? Ja, genau, ich Schlampe, komm mal her oder so. Und dann? Aber dann reden die dich auch weiter als Schlampe an, wenn du dann hingekommen bist? Nein, dann sag ich immer, nee, ey Leute, ich heiße doch Desi. Na, ist okay, beim nächsten Mal. Dann wieder Schlampe. Ach so, echt? Jo. Ach, damit hast du jetzt schon, aber was sind das denn für Leute? Die, also, das sind dann eigentlich normale Leute, die... Naja, so ganz normal können die aber auch nicht sein, oder? Wenn sie so ein junges Mädchen Schlampe nennen? Jo. Da bescheinigst du denen dann trotz allem Normalität. Ja. Ach, kick mal inne an. Vielleicht bist du auch nicht ganz normal, Desi. Schlampe. Na, aber warum gehst du denn dahin, wenn jemand sagt, Schlampe, komm her? Na, weiß nicht. Es sind Freunde. Sind Freunde so, ja? Ja. Du hast Freunde, die sich deinen Namen nicht merken können? Ja. Und weißt du, wie die heißen? Ja. Wie denn? Niklas und so, also die haben ganz normale Namen. Wie lange kennst du den schon, Niklas? Den kenne ich schon seit, naja, okay, so seit einem Jahr. Und wie lange kennt der dich? Na, auch so. Auch seit einem Jahr. Und der kann sich, in dem Jahr hat er denn nicht Ruffi gekriegt, mit deinem Gesicht den Namen Desiree zu assoziieren? Nee, ich verstehe es auch nicht. Kifft der zu viel? Ja. Ja, oder? Mhm. Ja, ja, das hinterlässt dann irgendwie im Gehirn doch Spuren. Der Niklas, der soll aufpassen. So, Desi nennen dich dann deine guten Freunde. Ja, und Eltern und so. Die Eltern auch? Jo. Wer nennt dich denn Desiree? Na, Lehrer. Lehrer? Hm. Dann hast du nur Lehrer, Kifferfreunde, gute Freunde und Eltern. Ja. Na, und die mich nicht leihen können, welche. Und wie nennen die dich? Na, die sagen immer Daisy. Daisy? Ja. Das ist auch fies, oder? Ja, das mag ich überhaupt nicht. Also jetzt, wenn man Daisy heißt und dann Daisy genannt wird? Das mag ich überhaupt nicht. Aber den Unterschied, den hörst du raus, ob jemand Daisy oder Daisy sagt. Ja. Ach, guck mal an. Jetzt sind wir bei 4 Namen. Ja. Was wäre denn der 5? Blondie. Von wem ditte? Das sind fremde Leute, die sprechen mich auf der Straße an. Die sagen, ey Blondie, warte mal. Und was wollen die dann? Ja, fragen mal, hast du mal eine Zigarette oder Feuer oder so? Jo. Ach, kick ihn an. Fremde Leute. Hast du einen Freund? Mhm. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Jo. Und wie hat der dich genannt in den zärtlichsten Momenten? Na, auch nur Desi oder das Beste war mal Maus. Und wie oft hat er das gemacht? 2-3 Mal? Ja. Und Maus war aber schon das Beste? Ja. Oh, wie lange warst du mit dem zusammen? Na, so 3 Wochen. Ja, aber viel länger würde ich so auch nicht aushalten, mit eben bei dem Maus das Beste ist. Nee, ich hatte auch einen, mit dem war ich einen Monat zusammen, aber der hat mich nur Desi genannt. Ist ja ein Ding. Ach Mensch, da bist du aber schon irgendwie... Ach, das ist aber jetzt ein trauriges Bild, was du von dir zeichnest, Desiree. Ja. Also sagen wir mal, Desi ist ja nicht so doll. War dann in einer 3-Wochen-Beziehung 1 oder 2 Mal Maus genannt worden sein? ist auch nicht gerade so irre viel. Ja. Und Blondie, wie der Hund vom Führer hieß, sich so von fremden Leuten oder Freunde, Kifferfreunde zu haben, die bestenfalls zu Schlampe reicht. Eieiei, ja. Oh, das ist aber schrecklich. Oh, jetzt wird mir aber ganz übel, Daisy. Daisy! Oh, jetzt hätte ich beinahe Daisy gesagt. Nee, hey. Daisy. Nee, ja, nee. Hey. Daisy. Hast du denn einen Wunschnamen? Wie würdest du gerne heißen? Ich weiß nicht. Irgendwas mit S, so Cindy, Sandy oder so. Das kann man sich leicht merken. Cindy, Sandy? Mhm. Ja, Cindy ist ja eher mit C, wa? Ja. Ja, weil du sagst... Ja, Cindy, ja. Ja. Ist unterschiedlich. Manche schreiben es mit S oder mit C. Cindy mit S geschrieben? Ja, habe ich schon ganz oft gesehen. Aber auch unter der Kifferfraktion, nehme ich mal an. Na. Und zwar der schulschwänzenden Kifferfraktion. Nee. Doch, doch, doch, doch. Wie wär da mit Sabine? Mhm. Wir hatten ja schon verschiedene S-Namen. Oder Silvia? Nee. Oder Stefanie? Nee. Stefanie, nee. Und Sandra? Nee, davon kenne ich zu viele. Cindy oder Sandy? Ach, das ist echt so ein Wunschname, wenn du jetzt ein Kind, wenn du Kinder kriegen würdest, wie würdest du deine Tochter nennen? Na, auch so. Cindy oder Sandy. Cindy oder Sandy. Das sind ja drei Namen schon. Ja, Daisy, na dann würde ich sagen, dass ich dir danke für deinen Anruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 traurige Namen. Ja, du hast den von meinem Vater noch vergessen. Der nennt mich immer Schwarzauge. Schwarzauge? Ja. Na, der ist doch toll. Das ist doch toll. Nee, das ist... Findest du nicht? Nee, weil ich mir mal einen schwarzen Lidstrich ziehe unten... Der nennt er mich mal Schwarzauge und das ist ganz normal. Ach so, das meint er ernst hier hässig. Ja. Das meint er nicht so liebevoll deinen gewissermaßen scheuen Rehblick, sondern nur den Kajalstift oder wie immer das heißen mag. Ja. Oder nimmst du Edding oder was? Nee. Kajal. Kajal, ja. Da bin ich ja doch ein bisschen beruhigt. Wobei man bei der heutigen Jugend ja sich überhaupt nicht mehr auskennt und auch einen Edding als Lidstrich vorstellbar wäre. Ja. Cindy, Sandy, Daisy, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Ja, ciao. I won't take all that they hand me down. They count, I smile, though I will frown. And I'm not gonna take it all lying down. Cause once I get started, I go to town. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna bawl about like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I will say that I'm fine like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. But darling, you know that I love you true. Do any sin that you want me to. Confess all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna run around like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I won't say that I'm fine like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Like everybody else. Like everybody else. Like everybody else. Like everybody else. If you all want me to settle down, slow up and stop all my running down. Do everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna run around like everybody else. Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. Fritz Info. Um 23.32 Uhr in der Nacht erwarten uns nur wenige Wolken bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad. Morgen gibt es mal mehr, mal weniger Wolken. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Im Streit um die Lkw-Maut haben zwei Spediteure Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Wenn das Gericht nun eine einstweilige Anordnung erlässt, könnte die Maut nicht ab dem 2. November erhoben werden. In dem Fall spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob das System funktioniert oder nicht. Die Entscheidung über die geplante Bebauung des Schlossplatzes in Berlin-Mitte ist verschoben worden. Die zuständige Arbeitsgruppe hat sich für einen zweijährigen Aufschub entschieden. Eine Entscheidung soll erst getroffen werden, wenn sich die Haushaltslage des Bundes spürbar gebessert habe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Steinbrück und Hessens Landeschef Koch haben eine gemeinsame Streichliste vorgestellt. Sie wollen die Subventionen in den nächsten drei Jahren um fast 16 Milliarden Euro kürzen. Finanzminister Eichel findet das Konzept vom Grundsatz her gut. Und zum Sport: in der Fußball-Champions League spielte Bayern München auswärts gegen Anderlecht mit 1:1. Und der Verkehr auf Fritz, der hat keine Meldung, deswegen euch eine gute Fahrt. Du willst sie. Du willst sie. Du kriegst sie. Fritz. Bestimm sie mit. Und wähl deine Lieblingssongs. In die 20 plus 1. Die Fritz-Hörer-Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. 1. Änderungsvorschläge www.fritz.de 20 plus 1. Die Fritz-Hörer-Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Und im Radio. Fritz. Już nie ta, mu żalał się pan stach. Lecz ręką machnął tak, że wylał bać. Kaya und Bregovic waren es. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir machen heute hier Name-Dropping. Ich sammle so zusammen, was ihr an Namen aufzuweisen habt, wenn ihr denn in der Lage seid, auch genau darzustellen, wer euch wie nennt. Ich habe festgestellt, also Maximum heute waren 8 Namen, Minimum waren 5 oder 6 Namen. Das bewegt sich, glaube ich, tatsächlich immer so in dem Bereich von 5, 6, 7 Namen, die man da hat. Wer also aus der Fülle, ins Füllhorn seiner Namen greifen will, der kann gern hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist die Kathleen. Die Kathleen, hallo Kathleen. Hallo, Herr Kuttner. Na, wie geht es denn so? Ja, so lala. Mhm. Mit zwei Freunden in der Küche und wir lauschen deiner Sendung. So, wie nennen die Freunde dich denn gleich mal erstmal? Ja, also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich Freunde habe, aber... Aber du sitzt doch mit zwei in der Küche. Sind, beziehungsweise einer von denen, der hat sehr viele Spitznamen für mich. Ach so, aber da, von dem bist du dir nicht so richtig sicher? Doch, er ist schon mein Freund, also von dem bin ich mir schon sicher. Ja? Mein einziger Freund wahrscheinlich. Och Mensch, ja. Das klingt jetzt aber total traurig. Ja, findest du? Ja, klingt so. Aber man kann doch froh sein, wenn man überhaupt einen hat, oder? Das stimmt natürlich, da kann man schon mal relativ froh sein, aber trotzdem klingt der Satz, mein einziger Freund, klingt dann doch ein bisschen sehr traurig. Ja, so sehe ich das im Moment irgendwie so. So siehst du das im Moment. Ja. Gut, wie nennt der dich denn? Also abgesehen davon, dass er natürlich eine irre Vielzahl davon hat, aber wenn es jetzt wirklich so praktisch ums Rufen geht, wie nennt er dich denn? Ja, der nennt mich dann zum Beispiel hauptsächlich Madame Bourgeois oder... Madame Bourgeois? Ja, Frau Kakolani oder... Oder auch Schatzi und ganz oft sagt er Kathi, aber das mag ich eigentlich nicht so. Ja. Das ist mir irgendwie zu süß und... Wobei, da sind wir bei, wenn du Kathleen heißt, sind wir bei Kathi ja wahrscheinlich schon bei so einem klassischen Kosenamen eigentlich, ja, den du sicher nicht magst. Ja, der Einzige ist, der mich so nennt. So ach, ehrlich? Und dieser Freund ist aber jetzt auch richtig dein Geliebter praktisch. Nein? Kann man so nicht sagen. Sondern? Wie kann man sagen? Wie kann man sagen, ja, bester Freund, Seelenverwandter... Bessere Hälfte, schlechtes Gewissen. Na, bessere Hälfte ist ja schon, ist ja, da nennt man ja irgendwie, so nennt ja, er... Ja, nee, also wir sind schon sehr eng befreundet, aber ist jetzt auch nicht mein Geliebter. Oder? Ja, gut. Ne, ach, ich meine, wenn wir mal so paar Minuten haben, wo wir dann irgendwie kuscheln, dann kuscheln wir auch schon mal irgendwie so, ne? Aber so danach ist irgendwie. Ja. Wo kommt denn der Begriff Madame Bourgeois her? Ich weiß auch nicht so genau. Also wahrscheinlich irgendwo aus einer Literatur. Also der ist sehr belesen. Ich denke mal da irgendwo her. Ich weiß es nicht. Kannst du ihn dann mal vielleicht mal kurz fragen? Ja, kann ich machen. Dann muss ich mal wieder zurück in die Küche gehen. Ach so, ne? Vielleicht kann der, wenn der jetzt zuhört, kann er ja auch mal meiner barschen Aufforderung folgen und sich jetzt dahin begeben, wo du mit dem Telefon bist. Ja, dann komm doch mal her, Herr Kolani. Moment. Ich meine, der hört mich jetzt hier irgendwie nicht, aber... Na, aber mich müsst ihr doch hören. Komm mal her, Haschi. Haschi? Nu, komm mal her, Haschi. Hey, Jürgen. Nee, komm doch mal her jetzt. Komm bitte. Und jetzt erklär mal der Frau Kakolani, warum du sie Madame Bourgeois nennst. Ja, erklär mir das, komm. So, jetzt ist Herr Kolani bei mir im Flur. Und warum nennt der dich Kakolani? Nee, ich bin Frau Kakolani und er ist Herr Kolani. Ach so, ist er wirklich Herr Kolani? Nein, nicht wirklich Herr Kolani. Ach so. Moment. Wenn er, ja, gut. Hi, Kuttner. Hallo, Haschi. Ja, grüß dich. Ja, Tag. Tag, sag mal, alles in Ordnung? Was bist du denn für ein Landsmann, sag mal, du klingst so bayerisch. Ja, ich war auch mal in Bayern. Ja, ja, war ich auch mal. Aha. Aber mir hört man es nicht an. Wie lange warst du denn in Bayern? Naja, immer mal so 2 Tage. Oh, wirklich? Ja, irre, oder? Ich war aber 16 Jahre. Ja, ja, das macht vielleicht den Unterschied. Aha. So, sag mal, warum nennst du denn Kathleen Madame Bourgeois? Welchen Hintergrund hat denn das? Ach, die Kathleen ist schon mal so eine großartige Frau und die lebt auch manchmal auf dem sozusagen großen Füßen. Ja. Das heißt, wenn sie genäht hat, dann haust sie vollkommen auf den Kopf. Ah. Und deswegen, das gefällt mir manchmal so, dass wir... Ja. Ja, wirklich, manchmal geben wir viel einfach mal für alles her, was uns gefällt. Ja, aber wenn ihr jetzt in der Küche sitzt, dann hat sie jetzt gerade wieder eine Durststrecke, oder? Ja, kann sein, ja, 100 pro. Und woher kommt Frau Kalkolani? Kalkolani, also manchmal ist sie auch mal vollkommen berechnen, weißt du? Manchmal macht sie dann alles so total so penibel berechnen. Ne? Ach so, ach, das kommt von Kalkül, Kalkulation. Ja, genau, Kalkul. Ne? Kalkulani. Ja, genau. Ach, toll. Ja, siehst du. Das, man muss auch an und für sich, jeder Mensch hat auch mal tausende von Namen. Und ja. Muss man auch mal überhaupt nicht so geizig sein. Ja. Mit den Namen oder Kosenamen überhaupt. Aber du bist aber auch ein Spitzennamenausdenker eigentlich. Ach mein Gott, der Mann. Ja, na, aber Madame Bourgeois und Frau Kalkulani? Aha. Wunderbar, da beneide ich dich ja sehr darum, diese Fähigkeit zu treffen, einen Namen zu finden. Ach, das ist schon mal, das ergibt sich doch sozusagen die Zeit, oder das heißt der Raum oder der Ort, wo man überhaupt mal mit einem Menschen zusammen... Ja, aber trotzdem muss man dann den Begriff finden, den entsprechenden oder den Namen. Genau, spontan fehlt dir doch ein, wie einer sich so in dem Augenblick so benimmt. Ja, wie nennst du denn noch so andere Freunde von dir? Ach, die anderen haben schon eigenen Namen, weil mit den anderen gehe ich auch total anders um. Ach so, also da kämst du nicht darauf, so Namen zu bilden wie Madame Bourgeois oder Frau Kalkulani. Aber mit der Frau Kalkulani habe ich doch sozusagen eine enge Beziehung, wo man den, sagen wir mal, den Atem zusammen teilt. Ja. Das heißt, man ist in einem Raum, man atmet den eigenen Atem sozusagen ein und aus. Mein lieber Freund, du hast aber auch eine gewisse poetische Ader. Ja, du auch, irgendwie. Ne? Ja, na, danke fürs Kompliment. Ja, na, wirklich. Also, ich gebe schon jetzt die Kathi zurück. Ne? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hör mir mal zu, bitte. Ja. Ja, also wirklich ein freundlicher Rat. Kuttner, mach mal da die Sendung klein bisschen vielleicht verfeinern. Ich meine, okay, der heutige Abend ist schon voll in Ordnung, aber wir haben schon zur Zeit, ich glaube, total andere wichtige Themen, die du überhaupt mal ansprechen könntest, ne, in deiner Sendung. Was für Themen meinst du denn? Die auch mal vielleicht mal ein bisschen dem Volk oder diese Katzenpille-Arten ähnliche Sendungen überhaupt, macht uns auch mal, sagen wir mal, die Zeit irgendwie ein bisschen so, sagen wir, versauern. Das heißt, oder überhaupt mal, manchmal müssen auch mal die Sendungen ein bisschen dem Volk auch mal ein bisschen diese Sesshaftigkeit irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, zersprengen. Ja, aber jetzt schlag mal ein Thema vor, was ja, meinst du denn? Ja, mach mal da so eine, irgendwie eine Art, eine Sendung, dass die Leute sich ein bisschen beweglicher werden. Naja, das ist schwer. Ja, doch, das heißt, du brauchst auch immer wieder mal weglich. Wenn du öfters auch in Urlaub fährst, dann fahren auch sozusagen deine Gemeinde auch in Urlaub. Dann wissen sie, na, der Jürgen ist nicht da und wir hauen auch ab. Wirklich. Das wäre nicht schlecht, mach mal. Gut. Ja, ehrlich du. Okay. Schönen Abend. Ich danke dir für den Anruf. Ja, schönen Abend auch. Tschüss. So, dann bin ich wieder. Na, Frau Kalkulani, das war doch Aufklärung, oder? Genau. Du lebst dann hin und wieder auf großem Fuße. Naja, ich würde das nicht so behaupten, aber wenn ich dann doch irgendwie mir das versuche, gut gehen zu lassen, dann richtig. Ne? Wie sieht's denn aus, wenn du dir das richtig gut gehen lässt? Ja, dann gibt's eine Vorspeise, ein Hauptmenü und eine Nachspeise. Und am besten noch eine Praline hinterher. Okay, Frau Kalkulani, aber im Moment bist du eher auf dem Kalkulani-Level, oder? Ein bisschen, ja, ist klar. So, ja. Dann haben wir jetzt Kathleen, Madame Bourgeois und Frau Kalkulani, der zählt gewissermaßen, finde ich, als ein Name, ja. Weil der von Herrn Kulani kommt. Genau. Kathi, kannst du nicht leiden? Kann ich nicht so leiden, nee. Mein Bruder hat mich früher Leni genannt, damit die anderen Spielkameraden nicht gemerkt haben, dass ich ein Mädchen bin. Leni, also? Leni. Hm? Da hätte er konsequenterweise dich Lenin nennen müssen. Ja, das haben wir auch das so manchmal aus Spaß gesagt, aber eigentlich mehr Leni hat er zu mir. Leni, ne, wobei, aber Leni ist ja doch nicht, ist ja durchaus weiblich, oder? Ja, doch, schon, aber irgendwie. Aber er dachte, er ist total raffiniert und keiner kommt darauf, dass du Mädchen bist. Ganz so helle scheint er nicht gewesen zu sein, dein Bruder. Leni, na, damit haben wir jetzt vier Namen. Genau. Dann ein Kumpel von mir, der hat mich auch mal eine Zeit lang Kartoffeltitte genannt, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Das kommt wohl daher, dass ich so aus der ländlichen Gegend komme. Kartoffeltitte. Das ist ja auch gemein. Ja, ist jetzt auch nicht so charmant, oder? Nö. Hat er doch aber in der auch originell, oder? Originell schon, aber sehr uncharmant. Hat er doch in der Öffentlichkeit so gemacht? Nee, eigentlich nicht. Also der ist auch nicht so ein öffentlicher Typ. Der hängt fast nur an seinem Computer und schreibt da irgendwas. Ja, also quasi unter vier Augen. Genau. Und du warst aber so großzügig. KT hat er halt auch so zu mir gesagt. KT nennt er mich heute noch. Ah, ja. Das ist dann die Abkürzung für Kartoffeltitte. So ja, ja, ja, ja. Ach, nicht? Das ist ja, ja, auch, ja. Ist ja auch nicht unraffiniert. Ja, ja. Kartoffeltitte. So, denn noch Toni 70 hatte ich. Toni 70? Das mochte ich auch überhaupt nicht. Da wurde ich gehänselt, so eine Zeit lang. Da war ich in eine neue Schule gekommen und Sag mal, kommst du aus dem Osten? Ja. Ja. Ja, weil da habt ihr nämlich so ein Kinderlied. Toni 17, bitte kommen. Ach, das gab's. Ruf der das ganze ja Kinderchor. Ja, habe ich jetzt leider so, nicht dabei. Das wusste ich überhaupt nicht. Siehste? Auf jeden Fall haben mich die Älteren auch so gehänselt, ne? Aber Toni 17 heißt es, nicht Toni ja, 70. Ja, dann haben die vielleicht auch 17 gesagt. Ich habe das nicht ganz genau verstanden. Toni vielleicht. 17, ja, schön. Gram und Kummer. Ach Mensch. So, und dann noch Nack Nack. Das kommt auch so von dieser Händelfraktion. Das ja. war wohl irgendwie, weil ich Schnatterinchen durch die Nase spreche oder weil meine Laufart vielleicht so entenmäßig war oder so. Also das siehst du aber selber so, dass du eine gewisse entenmäßige Laufart hattest. Ja, kann schon sein, dass die Füße ja. irgendwie so gewackelt haben da beim Laufen oder weiß ich nicht. Ach Mensch, da ja. sind wir jetzt aber auch schon bei sieben Namen. Ja, ich habe noch mehr. Wie nennen dich denn deine Eltern? Ja, mein Vater nennt mich Mäuschen, meine Mutter einfach Kathleen. Mäuschen, der Vater. Mhm. Ja, was ich ist denn... Das sagt er aber auch zu meiner Schwester und auch zu meiner Tochter. Ach so, naja, ja, gut. Ja, also das sagt er eigentlich zu jeder. Also zu alle etwas, meiner Mutter, ne? Alles, was verwandt und weiblich ist und genau, nicht seine Frau, das heißt, Mäuschen bei ihm. Genau, denn so die östliche Fraktion meiner Bekannten, die nennt mich dann Kathleen. Aber ich meine, es ist ja auch das Gleiche eigentlich. Wie, was? Kathleen, die können das halt nicht richtig aussprechen. Ach so. Ne, Kathleen oder halt so die spanisch sprechende Fraktion Katalinka. Katalinka? Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, denn ja. Kate sagt mein bester Freund auch. Ja. Da mal. Oder Hilly sagt er auch zu mir. Oder du kleine wilde Sau. Oder alte Scheiße. AS, also Abkürzung auch. KT und AS? Mhm. Mann, was ist denn jetzt dein bester Freund? Ja, na, der Herr Kulani sozusagen. Ja. Ach, der nennt dich außerdem noch, was, Kate und... Kate, sagt er dann immer, wenn Kate. Er irgendwas möchte. Er möchte andauernd irgendwas von mir. Ja. Ja. Oh, und dann sagt er immer irgendwie, Kate. Oder Hilly oder alte Scheiße. Ja, Hilly sagt er dann, wenn er meint, dass ich ihn wieder überhaupt nicht verstehe und völlig verpeilt bin. Das stimmt aber überhaupt Ach nicht. Ach so. Weil da vergleicht er mich immer mit irgendeiner Bekannten da aus dem Bayernland, die da wo angeblich immer ein bisschen verpeilt war. Wenn, ja. wenn ich irgendwie angeblich nichts verstehe, dann sagt der Hilly zu mir. Ja. Ja. Oh Mann, du hast ja ein Namensreichtum aufzuweisen. Ja, obwohl ich keine Freunde habe. Super, ne? Ja, du hast keine Freunde? Bitte? Du hast keine Freunde, sagst du? Nee, außer meinen besten Freund. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich ja. noch wirklich andere Freunde habe. Weil da bin ich immer so am Zweifeln, weil ich da sehr... weil ich da irgendwie andere Vorstellungen habe von Freundschaft. Von Freundschaft? Ja. Ja. Du hast ja eine Tochter. Ja. Das heißt, da gibt's ja wahrscheinlich auch einen Vater dazu, oder? Ja. Genau. Ja? Mhm. Wie hat der sich denn in den besinnungslos zärtlichsten Momenten genannt? Uiuiui. Ja, war das überhaupt zärtlich? Das weiß ich gar nicht. Ach. Ja. Ach so. Oh. Da springt dann ja auch gleich wieder das Grauen an. War das traurig, überhaupt zärtlich? Grau, dunkel, düster. Ja, wie lange warst du denn mit dem zusammen? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Ach, und du weißt bis heute nicht, ob es da zärtlich war? Naja, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe da nur noch so irgendwie schemenhafte Erinnerungen. Ach so, alles überschattet von einem unseligen Ende. Genau. Ah. Ja. Naja, wie hat der mich denn genannt? Muss ich mal überlegen. Ja, halt einfach auch Kathleen oder irgendwie. Oder Lenchen oder Leni. Leni hat er auch manchmal. Leni, so ganz blöd hat er das. Ja, wie dein Bruder. Leni. Blöd wie dein Bruder. Ja, Leni. Genau. Ach, wer ist denn außerdem der Zweite, der da in der Küche sitzt? Du hast gesagt, du sitzt mit zwei Freunden da. Das ist jemand, der war schon 18 Jahre lang nicht zu Hause, 17 Jahre lang. Wie, was heißt... Sitzt immer noch ruhig in der Küche sozusagen. Hat schon 17 Jahre seine Eltern nicht gesehen. Und sitzt seit 17 Jahren bei dir in der Küche und hat seine Eltern nicht... in der Küche, aber der sitzt jetzt gerade in der Küche. Das ist ein guter Bekannter oder Freund von Herkulani sozusagen. Ja. Wo wohnen denn seine Eltern? Vielleicht wohnen die so weit weg? Ja, die wohnen weit weg auf einer Insel. Ach so. Ja. Ja. Der hat die immer noch nicht besucht. Ach, und da kommt... Und warum nicht? Weil er die nicht leiden kann? Nö, ich glaube, der kann die schon ganz gut leiden. Aber die Insel ist ihm so weit weg. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist er in Berlin. Ich kenne ihn auch gar nicht so gut. Ist halt ein Bekannter von Herkulani. Ja. Hm. Ach, aber Herkulani ist... Na, oder Hashi? Das ist Hashi, genau. Ja, ja, ja. Ja, aber der hat auch verschiedene Spitznamen, aber... Von dir? Mein Gott. Ja. Könnte aber jetzt auch alles Kathleen, sagen. Ich muss ja mal sagen... Nenne ich ihn auch Schlüpferman. Warum? Ja, weil manchmal zieht er einfach von mir einen Schlüpfer an. Echt? Ja. Und warum? Ich weiß nicht. Ja, weil dann gerade seiner nicht sauber ist oder so. Auf der Wäscheleine hängt. Also praktisch aus ganz nüchternen Gründen. Genau. Und gepaart mit so ein bisschen Übermut. Ja, auch. Schlüpferman. Ja, ja, Schlüpferman. Ach Mensch, bei euch scheint es aber doch gut zu gehen in deiner Küche, oder? Ja, in der Küche schon. Was heißt in der Küche schon? Wo denn nicht? Wo geht's uns nicht gut? Muss ich mal überlegen. Wo geht's uns denn nicht gut? Ach, eigentlich geht's uns schon ganz gut. Wahrscheinlich auch. Geht's uns ganz in der Küche und außerhalb der Küche. Ja, anderen Leuten geht's bestimmt schlechter. Man soll sich ja immer nicht mit der Denke ich auch. Da wird man eh nicht glücklich. Wer Freunde hat, die eine alte Scheiße nennen? Ja, oder der muss glücklich sein. Doch, ich bin auch relativ glücklich. Aber man könnte noch glücklicher sein, bloß man sollte auch nicht so viel verlangen, sondern man sollte irgendwie erstmal zufrieden sein mit dem, was man hat und dann gucken, was kommt. Stimmt! Ne? Denke ich auch so. Herr Kuttner. Ja. Dann. Wie könntest du denn noch glücklicher sein? Oh, wie könnte ich denn noch glücklicher sein? Das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich gar nicht so aus dem Stegreif. Das passiert dann einfach und dann bin ich auf einmal glücklich. Ja, aber vielleicht bist du schon an der Obergrenze des Glücklichseinkönnens. Ja, ich denke mal, ich gehe da irgendwie noch drauf zu oder ich befinde mich gerade auf dem Weg. Also so eine positive Grundebene ist schon da, wo ich drauf stolziere, obwohl die auch noch zum Teil mit Spießruten gestückt ist und so weiter. Aber der Weg ist, glaube ich, schon jetzt Richtung bisschen glücklich sein. Frau Herkulani, alte Scheiße, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss, viel Spaß noch in der Küche. Ja, tschüss. Tschüss. So, das war die Frau mit den schönsten Namen hier, mit den meisten und den schönsten Namen. Kathleen, Madame Bourgeois, Frau Herkulani, Kati, Leni, Kartoffeltitte, abgekürzt KT, Kate, Hilly, alte Scheiße, Katalinka. Was will man mehr? Da muss man glücklich sein. Wir hören jetzt den Anrufbeantworter aus der letzten Sendung, die ja vor 14 Tagen stattfand, der heute auch nicht geschaltet ist, aber eben eure Anrufe, die ihr vor 14 Tagen getätigt habt, sollen nicht vergessen sein. In den Buchläden stapeln sich die Bestseller Literatur für Idioten, denen das Fernsehen nicht genügt. Oder das langsamer, verblödende Kino. Ich, Dinosaurier, nicht von Spielberg, sitze, nachdenkend über die Möglichkeit, eine Tragödie zu schreiben. Heiner Müller. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Habe den Garten gegossen und die Abendsonne genossen. Den Herbst, die Luft und Gruft. Ach, der Herz. Hilfe, ich werde dir helfen. Das ist, wie es scheint, ein Satz, den mit offenen Händen gewisse Personen verschwenden. Nur deucht er mich meistens als Drohung gemeint. Der Tod eines Menschen, der mich besonders stark getroffen hat, das war der Tod von Salvador Allende. Nur die Besten sterben, Jungs. Dieser Tod hat mich außerordentlich stark regelrecht bedrückt. Es hatte da auch große Hoffnung gesetzt, dass jetzt dieses Regime, was er da aufgebaut hat, dass dies zunächst mal zumindest für Lateinamerika ein großes Vorbild sein würde. Und das durfte es nicht sein. Pseudogrün. Er lief persönlich nie durch Wald und Wiesen und klagte dennoch laut. Sie sind zerstört. Ist einer so, dann sieht er halt nichts sprießen und spricht vom Gras nur, weil er's wachsen hört. Dieser Tod von Salvador Allende mir klar gemacht, dass es nicht möglich ist, ein und sei es auch nur linkssozialdemokratisches Regime aufzubauen in dieser Welt, die der Staat USA, dieser Schurkenstaat, der lässt es einfach nicht zu, dass irgendein Regime in der Welt entsteht, das ein gewisses Vorbild für andere sein könnte. Hallo, hier ist Ralf aus Dresden. Ich höre gerade eure Sendung, Fritz, zu diesem Thema. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde gerne was sagen zu Falco. Wenn ihr mich zurückrufen könntet, das wäre super. Ich hätte Interesse daran. Meine Rufnummer ist leider nur D2 für den Ton. Pappalapapp! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Guten Tag. Ich hatte mal eine Frage. Mich hat der Tod von Johnny Hooker sehr berührt und mich würde es freuen, wenn Herr Kuttner vielleicht ein Blues spielen würde von Johnny Cash oder irgendjemand. Vielen Dank. Tschüss. You smash my glasses. You smash my glasses. Oh, you smash my glasses. You smash my glasses and now I take me range. These are the men. They wear talking grand. If my father ever knew. Yeah, for sure. He would sue you. He's paying taxes like every normal man. Sure. You smashed my glasses. You smashed my glasses. Nochmal Patrick Catani war das. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich sammle hier noch das, was ihr so an unterschiedlichsten Namen euch zu tragen, euch gezwungen seht. Also die Namen, die andere Leute so für einen haben. Und da gibt es ja große Unterschiede zwischen Mutti und den Kumpels und der Polizei und Oma und dem Kindheitszärtlichkeitskosenamen, den man irgendwann mal gehabt hat. Also ihr könnt hier anrufen, die Vielzahl eurer Namen nennen, wenn ihr denn auch bereit seid, auch so die Zärtlichkeitsnamen zu nennen und vor allem zu begründen und zu erklären, wer euch wie nennt. Das alles unter dieser Telefonnummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, jetzt haben wir hier aber ein paar Leute, die schon längere Zeit warten. Hallo, hallo? Hallo? Ja, oh, hallo Benjamin. Hi. Hi. So, den ersten Namen von dir, den haben wir ja schon. Du hast jetzt eine Weile zuhören können und hast dir hoffentlich zwischendurch auch noch Gedanken gemacht. Wie viele Namen hast du denn hier vorzuweisen? Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber ich habe mir überlegt, ich habe noch den Namen Ben. Ben. Also eine sehr kurze Fassung meines Namens. Ja. Dann noch Benny. Benny. Ja. Dann noch Chappi. Chappi? Ja. Wieso denn das? Das liegt an meinem Nachnamen. Ach so, gut, weiter? Dann noch Kurzer. Kurzer? Hm? Ah, schön. Ja, du musst gleich alles noch so erklären, wer dich wie nennt. Aber weiter? Nee, das war schon. Das war schon. Fünf Namen. Ach Mensch, aber davon sind ja drei, hängen ja eng zusammen, oder? Benjamin, Ben, Benny. Ja, ja, da gibt's ja nicht sehr viel Variation. Ja, ach, das ist aber auch ein bisschen gemein, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Aber sag mal, so eine Freundin, also so, sag mal, so richtig, dass sich mal richtig jemand zärtlich, wie sagt denn da jemand zu dir? Bärchen. Bärchen, na siehst du schon, haben wir den sechsten Namen. Ach, und da gibt's aber auch jemanden, der dich Bärchen nennt. Ah, das ist ganz selten meine Mutter. Das ist, ihr wisst ja, was ist die einzige Person, die zärtlich zu dir ist, deine Mutter? Genau. Die zärtlichste in deinem Leben? Bis jetzt, ja. Ah, naja, gut. Wer sagt denn Benjamin zu dir? Die Lehrer natürlich. Natürlich die Lehrer. Wie alt bist du denn, Benjamin? Du bist noch so alt, dass du mit Lehrern dich jeden Tag für Tag konfrontiert siehst. Ja, ich bin gerade nach 14, ja. Oh, das ist ja schrecklich, oder? Ein schreckliches Alter. Was denkst du, was wäre das beste Alter? Wenn du dir wünschen könntest, wie alt du für 10 Jahre lang, wenn du 10 Jahre lang ein Alter haben könntest, für welches würdest du dich entscheiden? Ich sag dir, 1,5 ist echt das Coolste. Du musst nichts machen, du musst nicht mal selber auf Klo gehen. Na, ich würde sagen 3. 3? Keine Sorgen. Nee, aber sag mal, wenn du jetzt so wirklich so ernsthaft überlegst. Naja, kommt drauf an, welche Situation gegeben ist. Ich meine, wenn man jetzt einen guten Beruf hat und so weiter, wird man schon gerne erwachsen. Naja, das weiß man jetzt vorher nicht. Hm? Das weiß man ja nicht unbedingt vorher. Natürlich. Also, na dann so eher kleineres Alter. So 3, das ist schon ernst gemeint gewesen. Ehrlich? Hm? Weil du dann, weil du, hast du jetzt schon so das Gefühl, dass du so irre viel Sorgen hast, dass du dich zurücksehnst in ein Alter, wo du überhaupt keine hattest? Ja. Was sind denn deine Hauptsorgen im Moment? Schule. Schule? Schule, Schule, Schule. Mein lieber Freund, du bist aber, du kannst ja bis da jetzt noch total entspannt sein. Der Stress fängt erstmal danach an, glaub mir. Naja, in der 9. Klasse. Naja, aber trotzdem, das wird alles noch viel schlimmer. Du machst mir ja recht viel Mut. Ja, na, aber ist so. Oh, oh, oh, oh, mein lieber Freund. Da hast du die Hoffnung, dass es danach nur noch besser werden kann. Naja, so wie es jetzt ist. Weil die schlimmste Phase im Leben eines Menschen ist die 9. Klasse. Heuja, na gut. Naja, warte mal ab, wenn du erst mal in der 10. bist. Wer sagt denn Ben zu dir? Naja, meine neuen Freunde. Ich bin ja hier zugezogen nach... Von wo nach wo? Na, von Sachsen nach Brandenburg. Ja. Und da sagen jetzt die meisten Ben. Früher war es immer Chappi. Ja. Und ja, wenn sie hier Chappi sagen, dann ist das eher so verarschend gemeint. Also, wo ich erst gewohnt habe, war das eher so liebevoll. Wo hast du denn erst gewohnt in Sachsen? Bei Cottbus. Bei Cottbus. Also nah an der Grenze zu Brandenburg. Ja, und jetzt habt ihr quasi so mit Mühe und Not über die Grenze geschafft und jetzt wohnst du immer noch bei Cottbus. Nee, wir wohnen jetzt nah bei Berlin. Ah, und betrachtest du das als Fortschritt? Ja. Naja, aber immer, also nah bei ist ja immer nah bei, wa? Und dann ist ja eigentlich egal, ob es Cottbus oder Berlin ist, oder? Ja. Und jetzt so von den unmittelbaren Lebensumständen, hat sich da dein Leben verbessert eher oder verschlechtert? Ich meine, naja, die Schule ist eigentlich leichter in Brandenburg, würde ich sagen. Ja? Ja, das Schulsystem. Oh, dann kannst du dir vorstellen, wie scheiße das Leben mit der 9. Klasse in Sachsen wäre wahrscheinlich, oder? Na, ich wäre sitzen geblieben. Oh, naja, da hast du jetzt aber Glück gehabt. Benni, wer sagt Benni zu dir? Eigentlich nur mein bester Freund sagt zu mir Benni. Der beste Freund. Ich hab noch einen, mir ist gerade noch einer eingefallen. Ja? Wie die meisten zu mir sagen, das ist, Metal Freak. Metal Freak? Ja. Weil du einer bist? Ja. Ach so. Na, ja, weil ich stamme aus, also die Klasse in Sachsen war einfach nur alles, na, diese Techno-Leute und Hip-Hop-Leute. Da war ich der Einzige, der so ein Musik. Da war, wenn eine Gitarre zu hören war, dann galt das schon als Metal praktisch. Nee, nicht unbedingt, also. Du bist schon auch richtig so Metal-mäßig drauf. Ja, so Death Metal und sowas. Ja, schön. Schappi sagen deine neuen Freunde, wenn sie dich verscheißern wollen? Kommt auf die Leute drauf an. Viele, ja. Ja. Und wer sagt denn, ach, also ich finde, der schönste Name ist ja eigentlich Kurzer. Das sagt meine Mutter. Ach, die sagt doch aber auch Bärchen, denke ich. Ja, kommt ganz auf die Situation drauf an. Oh ja, Bärchen war aber zärtlich jetzt, sagst du. Ja, wenn sie mich trösten oder so. Ja, oh, Bärchen. Da sagt die Bärchen, bist du so groß? Bist du so behaart? Nee, das ist das Beste, was ihr einfällt. Naja, wobei Kurzer ist ja aber auch nicht das Schlechteste, was dir einfällt, finde ich. Ja, auch mit 1,80, wa? Ach, du bist 1,80? Ja. Ach so, siehst du das auch? Also vorhin war ja irgendwie, Silvia hat angerufen, die wurde auch Große genannt, weil sie so klein ist. Und du heißt Kurzer, weil du so groß bist. Wie groß ist denn deine Mutter? Na, so 1,69. Ah, ist aber deutlich unter 1,80, oder? Ja, das ist so eine Anspielung auf ihre Größe im Vergleich zu meiner. Ja, ja, ist klar, Kurzer. Na, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Ja, schönen Abend noch. Ja, dir auch. Und genießt die 9. Klasse, solange sie noch ist. Danach kommt die 10. Brrr, mein lieber Freund. Tschüss. Tschüss. So, hallo, hallo. Da müsste jetzt eigentlich der Guido sein. Hallo, Guido. Gib laut. Hallo Guido, mach schön. Ah, macht er nicht. Kann man nicht machen. Hallo? Ja, hallo. Hallo Lena. Ja, hallo Kutner. Tach. Tach. So. Meine liebe junge Freundin. Tach Lena. Ja. So, sag mal. Gute Zeit, dass ich mal wieder anrufe. Genau. Das ist ja jetzt der erste Name, Lena. Mhm. Wie viel hast du denn? Hast du mal durchgezählt bei dir? Erstmal, was mir so einfällt, ja. Also durchgezählt bin ich jetzt bei, nee, was, warte mal, 1, 2, 3, na, 7 oder 8. 7 oder 8, naja, das ist ja quasi so der Durchschnitt. Ja. Wobei, hast du die Hoffnung, dass jetzt, oder denkst du, dass auch so schöne Namen dabei sind wie Madame Bourgeois oder Frau Calculani? Nee, denke ich. Oder Kartoffeltitte oder alte Scheiße? Kaum zu toppen. Ist kaum zu toppen. Ja. Da, du hast jetzt auch keinen Namen, der irgendwie nur in die Nähe von alter Scheiße, Kartoffeltitte oder Frau Calculani reichen würde. Vielleicht meine kleine Kohlroulade. Meine kleine Kohlroulade! Ja. Na, das ist doch schon mal ein schöner Einstieg. Ja, ja. Da möchte man doch gleich wissen, wer dich meine kleine Kohlroulade nennt. Mein vorvorletzter Freund hat mich so genannt. Der hat sehr gern gegessen. Ja. Kohlroulade war sein Lieblings. Ach, na, das ist doch aber eine wirkliche Liebeserklärung, oder? Ja. Ja? Ja. Ist ja. Meine kleine Pizzakotze. Meine kleine Kohlroulade. Der vorvorletzte Freund. Und dann ist es doch trotz dieser schönen Namensgebung unglücklich auseinandergegangen mit ihm. Nicht direkt, aber trotzdem. Wie nicht direkt? Ja, es wurde Zeit. Es wurde Zeit, Schluss zu machen, oder was? Ah, naja, will ich gar nicht weiter nachfragen. Der vorvorletzte Freund nannte dich meine kleine Kohlroulade. Ja, unter anderem. Ja. Oder auch die Verkleinungsform, die vorhin schon da war, also Lehn. Leni. Aber mit einem Bindestrich dazwischen, also praktisch so asiatisch. Lenchen. Hen. Ach so, Lenchen. Ja. Wie nannte dich denn dein vorletzter Freund? Der hat kaum gesprochen. Ich glaube, der war taubstumm wahrscheinlich doch. Ja. Ach echt? Ja, mehr lang, so die Nussvariante. Wie lange hält man das mit so einem willentlich taubstummen aus? Wenn man selber auch nicht redet, bestimmt ewig, aber... Aber du neigst schon dazu... Doch, durchaus manchmal. Zu plappern und zu schnattern. Mhm. Und also wie lange hält man es dann aus mit so einem Taubstumm, wenn man selber so ein Plappermäulchen ist? Warte mal, wie lange war das? Das war ein paar Wochen. Ach so, ist ja nicht so irre lange. Nee. Und die paar Wochen hat man sich die Stille schon gegönnt, oder? Gönnen können. Ja. Ja. Man kann ja dann was anderes gut machen. Gut, der hat ja praktisch gar nicht gesagt, wie nennt sich denn jetzt dein letzter Freund? Oder der aktuelle? Ist der letzte eigentlich der aktuelle? Nee. Also, gut. Nee, ansonsten habe ich noch... Na gut, machen wir mal weiter. Erstmal richtig im vorbereiteten Teil weiter. Meine kleine Kohlroulade haben wir jetzt abgearbeitet. Eine Freundin von mir sagt immer, meine Sonne. Meine Sonne, ja. Ist ja auch durchaus gebräuchlich, oder? Denke ich auch. Ja, sag auch immer wieder, ja. Ne? Und meine Nachbarin, hallo Süße. Wieso sagt deine Nachbarin hallo Süße? Weil sie so solche Augen hat. Und solch einen Mund. Also, puh, frag mich doch. Sie hat solche Augen und so einen Mund, dass sie zu dir meine Süße sagen muss? Ja. Ach so, ich ja. Ich glaube, das ist auch mehr so Plätscherplapper. Ja, ja, ja. Hallo Süße. Mhm. Das sind jetzt Viere. Mhm. Meine Sonne, hallo Süße, meine kleine Kohlroulade Lena. Dann bekam ich mal einen sehr langen, das war mehr schriftlich dann, hallo Sonnenseepferd. Ach, aber das blieb ja noch bei der einmaligen Nennung als Sonnenseepferd. Nee, das waren so Briefe immer, wo das dann so immer mal auftauchte. Das war jetzt aber nicht der letzte, vorletzte oder vorvorletzte, nein, Liebste. Schon, das ist schon 10 Jahre her. Ja, aber das waren schon... Briefe, die man als Liebesbriefe bezeichnen könnte. Ja, vielleicht doch, ja. Ja? Ja, doch. Ja, naja, wie ein Schreiben vom Polizeipräsidenten klingt es wirklich nicht. Hallo Sonnenseepferd. Wie nenne ich denn so deine Eltern und so die normalen Kumpels? Meine Eltern, so mit dem Vornamen. Lena? Ja. Ja. Und Kumpels? Freunde, so normal, also so relativ so normale? Stinkbatzen. Stinkbatzen? Nein. Ehrlich? Nee, das hatte ich auch schon. Ja, das ist aber Quatsch, einfach nur so. Das war so hin und wieder mal so, aber ist jetzt nicht so, dass es jemanden gäbe, bei dem du immer Stinkbatzen heißt. Nee, sonst habe ich eigentlich immer nur so meinen normalen Namen. Lena. Beziehungsweise hatte ich dann eine ganz lange Zeit, aber inzwischen ist das so ein bisschen so abgeebbt. Also viele Leute kennen mich auch unter Wusel. Wusel? Mhm. Das waren dann aber auch Freunde, die dich Wusel genannt haben. Kommt aus einer Zeit, da war ich im ZV-Lager. Ja. Und Sektion Mathematik, einer von den dort anwesenden, sein müssenden hier Offizieren. Also die waren keine Offiziere hier. Nein, jedenfalls die auch so eine Uniform anhatten. Ja. Der hat mich da Wusel getauft und dann ist das so die Runde gegangen und weiter. Und blieb dann irgendwie an der Uni so? Jawohl. Was hast du denn studiert? Mathematik? Nee. Nee. Sondern? Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch. Und betätigst du dich da jetzt noch als Lehrerin? Nee. Sondern? Ich bin arbeitslos im Moment. Ach so, warum bist du denn nicht Deutsch-Englisch-Lehrerin? Weil ich gekündigt habe. Aber warum denn? Ja, warum nicht? Stimmt auch wieder. Was ist denn besser, Deutsch-Englisch oder arbeitslos? Ich bin ja nicht immer arbeitslos. Sondern? Aber erstmal ist arbeitslos in Ordnung jetzt, ja. Wie lange bist du denn jetzt arbeitslos? Jetzt seit September. Ach so. Aber Lehrerin bin ich schon über jetzt 10 Jahre nicht mehr. Und was hast du vorher gemacht mit Deutsch und Englisch? Kann doch jeder. Was wie vorher, bevor ich, was? Also, danach, nachdem du als Lehrerin aufgehört hast oder nie keine Lehrerin mehr warst? 1000 Sachen. Ach, immer mal so Gelegenheitsjobs? Jo. Und hast du noch die Hoffnung auf so eine Kontinuitätskarriere? Nee, das Gespräch hatte ich gestern mit meinen Eltern und sie meinten so, ja, du wirst ja jetzt bald so und so alt. Und recht haben sie. Nee, die Hoffnung brauche ich gar nicht zu haben, aber. Aber? Nee, ich meine, was soll denn so eine blödsinnige Frage? Du denkst, schiebt sich schon immer alles irgendwie so zusammen, oder wie? Ja, natürlich. Ach so. Und die letzten, naja, die letzten 10 Jahre hat sich ja mal so zusammengeschoben, oder? Ja, na gut, ja. Ja. Aber hat sich nie was so hingeschoben, dass man denkt, oh Mann, das mache ich jetzt mal 10 Jahre lang? Ja, das mache ich ja die ganze Zeit schon immer. Also so kontinuierlich leben. Und ich denke, das reicht. Naja, gut, also das konnte ich, also ich meine, ist ja, die Alternative zu kontinuierlich leben ist ja schon irgendwie nur abkratzen oder wenigstens immer längere Phasen von Scheintod. Aber so, wie war denn deine Jobkarriere, wie sah die dann immer aus in den 10 Jahren, weil du sagst immer, wie viele verschiedene, halbwegs längere Jobs hattest du da? Halbwegs länger nicht, immer ein Jahr, zweimal. Immer ein Jahr, zweimal ein Jahr und die restlichen 8 Jahre? Das machen, wozu ich Lust hatte, zum Beispiel im Döner putzen. Da hast du echt Lust gehabt, dass du sagst, heute putze ich mal wieder im Dönerladen? Ja. Meine kleine Kohlroulade. Das waren 3 Monate, zum Beispiel immer 2 Stunden. Ach echt? Ja, sind Schauerleute vorbeigekommen. Zum Beispiel ein ganz cooler Kohlenträger, der konnte kaum sprechen. Ja? Und seine Frau saß immer vorm Spielautomaten und hat die ganze Kohle verspielt. Und er kam dann immer mal rein. Ich habe so einen Menschen, also so eine Sprache habe ich noch nie gehört. Ja? Was hat er? Wieso, was für eine Sprache war das? Es war nicht richtig Deutsch. Es war schon Deutsch, es waren keine ganzen Sätze. Ach so. Es war... Die haben sich immer so mit Wortfetzen... Es war mehr so Neandertaler, so. Ach so. Ach, beneidenswert, da hätte man ja auch, ja. Da hätte ich ja jetzt auch gerne am Wischlappen im Dönerladen gestanden. Nee, jetzt mal eine Show. Ja? Und jetzt, wann hast du demnächst mal wieder Lust, im Dönerladen zu putzen? Nee. Das waren immer zwei... Ich jetzt gerne... Also ach so, ja gut, du willst mit den Namen weitermachen. Ja, genau. Ach so, das andere fand ich gerade... Ich würde gerne bei Lidl an der Kasse oder irgendwo sitzen. Ach echt? Ich kann immer nur einen... Tag machen. Ich kann bei mir der Lidl ist immer unterirdisch. Das finde ich doch ein bisschen deprimierend. Ja, muss ja nicht Lidl sein oder irgend sowas. Aber Lidl sucht zurzeit ganz doll. Ach so. 400-Euro-Jobs. Genau. Ach, und damit wurstelt man sich dann so, kann man sich so durchwursteln. Ja, auch nebenbei, also. Und was ist das Gegenteil zu nebenbei? Also was ist das andere? Das muss ich mal sehen, was kommt. Ach so. Was würdest du denn gerne machen, außer bei Lidl und im Keller sitzen? Weiß ich noch nicht, Gutner, keine Ahnung, wird sich zeigen. Na gut. Hast du jetzt noch einen Namen, Wusel? Sag mal, das waren ja ganz viele nur so totale Kurznamen, oder? Mhm. Mhm. Hallo Süße, naja, Hallo Süße, wenn die das immer sagt, dann gilt der ja fast. Aber Hallo Sonnenseepferd, wie viele Briefe waren denn das? Vier. Vier Briefe mit Hallo Sonnenseepferd. Ja, naja, gut, aber nicht viel, ne? Direkt üppig würde ich das nicht nennen. Ja, Briefe schreiben ist ja auch... Wusel liegt aber auch schon hinter dir, oder? Mhm. Das ist ein Vergangenheitsname, Sonnenseepferd ist ein Vergangenheitsname. Meine Sonne, von wem kam denn meine Sonne? Von einer Freundin. Freundin, achso, die gibt's aber noch. Mhm. Ein aktueller Name. Mhm. Meine kleine Kohlroulade, auch ein Vergangenheitsname. Ja. Also aktuelle Namen sind Lena, meine Sonne, hallo Süße. Mhm. Mehr nicht? Nee. Ach so. Und einen aktuellen Freund gibt's jetzt auch nicht? Mhm. Gibt Optionen, aber... Gibt Optionen? Ja. Ach so. Spielt er da die Namensnennung, die Namensangebote von Seiten der Typen, spielt die da eine Rolle? Da sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Welche Angebote liegen denn davor? Immer nur mein Vorname. Immer nur dein Vorname? Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da direkt unterscheiden könnte, wa? Nee, muss ich noch ein bisschen was tun. Ja, wie viele Optionen liegen denn da? So gibt's denn? Drei Ernste. Echt? Das ist ja nicht schlecht. Und du machst dich jetzt irgendwie wie irre rar. Ja, logisch. Ja. Und wie lange optionierst du da jetzt schon rum? Bis die nächste kommt. Bis wann? Bis der welcher nächste? Noch eine. Bis du vier Optionen hast? Ja. Und dann würdest du dich entscheiden? Nee. Unter vier Optionen tust du das nicht, oder wie? Ist ja auch nicht schlecht. Total raffinierend. Nee. Was heißt nee? Doch. Nein, es liegt an der Kompliziertheit der Typen einfach. Also ich meine. Drei total kompliziert. Dann geht's eben nicht. Und ist hier schon zu doof? Na, weißt du doch vorher nicht. Sind doch jetzt bloß Optionen. Aber die sind schon so kompliziert? Ja, finde ich ja. Also das heißt, dass du dich nicht entscheidest, liegt daran, dass die so kompliziert sind. Was heißt denn? Heißt es ja? Nein? Na woran liegt das dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, du hast aber eben gesagt, die sind so kompliziert. Ja. Und du wartest jetzt aber auf so einen schlichten, geraden Typen mit großen, behaarten Händen, die zupacken können und sagen, hier bin ich, komm her, meine Süße. Trag mich ans Ende der Welt. So was, ja? Schmeiß dich dann runter. Ich hol dir die Sterne vom Himmel. Nee, auf ich so weit, dich auf den Mond. Auf so weit fliegst du? Nein. Mann. Oh, die armen drei Komplizierten. Kannst du mal 1, 2, 3 die Hauptmarken nennen, zwischen denen du die Wahl hast? Dass man das mal ein bisschen nachvollziehen kann. Fantasielosigkeit. Das sind eh ne. Das ist ja nicht kompliziert. Fantasielosigkeit will ich gleich mit Stulle übersetzen. Ist doch überhaupt ja keine Option mehr, oder? Ja, deswegen ja. Ja, gleich aus. Also eigentlich nur noch zwei Optionen. Der ist raus aus dem Spiel. Weiter? Nur reden wollen. Nur reden wollen? Ja. Oh. Auch raus. Ja, dann sind wir beim dritten. Den nimmst du. Aber welche Macke hat der? Du weißt nicht, welche Macke der hat? Na, der ist es. Oder? Vielleicht. Wie heißt er? Ruf ihn an. Leg schnell auf und ruf ihn an. Nee, ich hab ja nun auch nicht immer so einen Bock. Also ich meine, das ist auch... Lass uns mal nicht darüber reden, jetzt bitte, ja? Ja, naja, gut. Oh, oh, oh, oh. Ach, und die verzehren sich wie irre nach dir? Nee, denke ich nicht. Denkst du nicht? Ist ja auch nicht schön, oder? Was war denn mit den Unernsten? Na gut, hör mal auf jetzt. Mhm. Ja, aber du musst irgendwas machen. Sonst bleibst du hier auf ein paar dürren Namen sitzen. Jo. Lena, meine Sonne, hallo Süße. Ja, da sitze ich voll in der Wüste und so trocken. Oh ja, nee, scheiße. Dann schaff dir mal eben für zwei Wochen an, dass du wenigstens mal noch einen ordentlichen Namen hast. Ja, das denke ich auch. Ja? Das war. Und den würde ich aber, bevor er dich über die Schwelle trägt, würde ich ihm sagen, der soll sich mal schon einen ordentlichen Namen absetzen und der soll sofort fallen, wenn er dich dann hinten im Flur absetzt. Sonst wird er nicht, sonst kannst du ihn gleich wieder rausschmeißen. Und dann kassierst du den Wohnungsschlüssel gleich wieder ein. Ja, Lena? Mach ich. Tu mir den Gefallen. Glaub mir, da habe ich wieder mal recht. Ja, du bist ja auch schon ein bisschen älter als ich. Na, danke. Tschüss. Ciao. Bist du sicher? Wie alt bist du denn? Icke? Ja. 36. Naja, dann bin ich doch jünger. Tschüss. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Ja, die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 12. September 2003. Block 2 ist seit dem 21. Juni abgeschaltet, um Instandsetzungsarbeiten durchführen zu können. Die gewöhnlichen Startkontrollen haben einen Dichtungsfehler auf einer Klappe des Primärkreislaufes festgestellt. Die Abladung der Brennstoffelementen des Reaktors hat diese Woche stattgefunden und ist jetzt beendet. Diese Operationen waren notwendig, um den Primärkreislauf zu entleeren können. Die Techniker werden dann die fehlerhafte Klappe kontrollieren können. Block 1 hat diese Woche die verlangte Leistung dem Netz zur Verfügung gestellt. Unterschrift einer Abmachung. Michel Huard, Direktor des Kernkraftwerkes, und Marie-Christine Creton, Direktorin der INSA, eine Ingenieurschule aus Straßburg, haben diese Woche eine Abmachung in Fessenheim unterschrieben. Willkommen in der Maison des Energie. Bis zum 21. September können Sie täglich das Maison des Energie von 14 bis 18 Uhr besichtigen. Das Maison des Energie befindet sich neben dem Wasserkraftwerk Fessenheim. Besichtigung für angemeldeten Gruppen an folgender Telefonnummer: 00 33 3 89 83 51 23. Wir wiederholen: 00 33 3 89 83 51 23. Die Besichtigung ist kostenlos. Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und Informationen über ÖDF bei www.edf.fr auf Internet finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Said you're out with your boyfriend. You and me were meant to be. The streets are lined with gold. Someday soon we'll be married, and together we'll grow old. I called again, I got your mother. She said, don't be calling here no more. I thought it seemed kind of funny. I guess she didn't recognize my voice. 'Cause you plus me equals one. Love is to us as warmth is to the sun. It's you and me. I called up, it was your father. I guess I got him out of bed. He seemed rather impatient, mentioned his fist in my head. You and me got a special thing. Guess we're just lucky. I I called up in the morning, got your little brother. He said you weren't in. I asked, might you still be shopping? He said you're out with your boyfriend. Die Tinklers waren das. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. Fritz Info. Achso, ich muss ja das Wetter ansagen. Hi, ich bin Per Kantate. Was ist jetzt hier los? Das wird ja völlig verrückt. Das macht nichts. Oh Gott. Naja, dann sag ich, wie es in der Nacht war. Und uns nur wenige Wolken bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad. Am Tag gibt es mal mehr, mal weniger Wolken. Bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Genau. Bundeskanzler Schröder hat sein politisches Schicksal von der Durchsetzung der geplanten Sozialreform abhängig gemacht. Für den Fall des Scheiterns der Agenda 2010 drohte er heute mit seinem Rücktritt. Bis Weihnachten müssten die Reformen auf den Weg gebracht sein, so Schröder. Im Streit um die LKW-Maut haben zwei Spediteure Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Wenn das Gericht nun eine einstweilige Anordnung erlässt, könnte die Maut nicht ab dem 2. November erhoben werden. In dem Fall spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob das System funktioniert oder nicht. Die Entscheidung über die geplante Bebauung des Schlossplatzes in Berlin-Mitte ist verschoben worden. Die zuständige Arbeitsgruppe hat sich für einen zweijährigen Aufschub entschieden. Eine Entscheidung soll erst getroffen werden, wenn sich die Haushaltslage des Bundes spürbar gebessert habe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Steinbrück und Hessens Landeschef Koch haben eine gemeinsame Streichliste vorgestellt. Sie wollen die Subventionen in den nächsten 3 Jahren um fast 16 Milliarden Euro kürzen. Finanzminister Eichel findet das Konzept vom Grundsatz her gut. Und zum Sport: in der Fußball-Champions League spielte Bayern München beim belgischen Vizemeister Anderlecht 1:1. Die Bayern sind damit Tabellenführer in der Gruppe A. Und der Verkehr auf Fritz, der hat keine Meldung, deswegen euch eine gute Fahrt. Hi, ich bin Per Kantate. Fritz präsentiert Per Kantate in Brandenburg auf Tour. Vielleicht auch in Birkenstein oder Bruchmühle. Alle Tourtermine oder in Neurosental. www.fritz.de. Per Kantate in Berlin und Brandenburg. Und im Radio Fritz. So, und wir machen jetzt weiter mit der letzten Coverversion des chinesischen Sturmtrauermarsches. Jetzt in der Fassung von Punk D. We'll be right back. Ja, doch, ein ziemlich radikaler Remix, der mir aber nicht schlecht gefällt, der freilich der Kollegin Niemeyer Anlass bot, hier reinzuschauen und zu sagen, sie wird dann in ihrem Nightflight etwas nettere Musik spielen. Na, da bin ich ja dann sehr gespannt. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Nette Musik. Nee, worüber hier? Nette Musik. Oh, was ist das? Nein, hier, das ist nette Musik. Oder? Supercalifragilistic, expialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underline, I'm the little underline. World and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little, I'm the little, I'm the little. Say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think? Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. So soll Kinder sagen, dass hier nicht nette Musik stattfände. So, wir telefonieren jetzt noch so die restliche Sendung zusammen, bis sie am Boden liegt. Ihr nennt noch ein paar schöne, wobei über, was war das? Madame Bourgeois oder Frau Calculani, über Frau Calculani, da ist kaum hinwegzukommen. Ich bin gespannt, was Ayun sagt. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Muss ich ja gleich mal fragen, ist das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Name? Da geht schon los, ist weiblich. Ist weiblich? Hm? Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Ist ein mongolischer Name. Ach so. Na gut, na dann mag der weiblich sein. Ja, also da gab es zum Beispiel, also ich bin früher mal geschwommen. Sag mal, kann man das eigentlich deutlich, gibt es eine einfache Regel, weibliche und männliche Namen zu unterscheiden im mongolischen? Nee. Ach so. Nee. Also, weil die klingen immer alle... Gleich. Also für Europäer auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich habe da selber auch Probleme. Du selber hast auch Probleme zu unterscheiden, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Name ist? Na, dann war meine Frage jetzt nicht so unberechtigt, nee, oder? Nee, ist schon in Ordnung. Jetzt ja? Auf jeden Fall. Dude. Also und ich bin früher mal geschwommen und da war das so, wenn immer die Namen für die Wettkämpfe aufgerufen wurden, da kam dann auch immer also Ashun raus oder John, da musste ich dann bei Männern mitschwimmen. Oder Ocean. Wenn die John gesagt haben, musstest du bei den Männern mitschwimmen? Ja, na, weil John, das klang dann männlich für die. Ja. Und dann musste ich bei den Männern mitschwimmen, ja. Aber da stand doch Ayun. Ja, das war dann die undeutliche Schrift von dem Trainer damals. Aber man kam dann halt doch vor. Ach, und dann hast du die Männer gedemütigt und gewonnen? Nee. Nee. Ja, das waren dann immer blöde Strecken und dann war ziemlich weit hinterher. Ich sag mal, aber konntest du nicht darauf hinweisen, dass du jetzt in der Männerschwimmerei nichts zu suchen hast? Ja, das war dann wohl zu spät, weil dann sind vielleicht die Frauen, die los waren dann zuerst. Und dann war dann der Name nicht mit bei und dann bin ich aber halt in den ersten Männerläufen mitgeschwommen. Ach, dann bist du aber nur so aus Quatsch mitgeschwommen. Oder wenn du da gewonnen hättest, dann wäre doch nicht anerkannt worden wahrscheinlich, ja, oder? Ja, das wäre dann schon mit gewesen, ja. Also es war auch nur zweimal, aber... Aha. Ayun. Ja. Ayun ist richtig, also jetzt auch richtig ausgesprochen, hoffe ich. Ja. Gut. Ayun, wie viele Namen hast du denn so? Also es sind mehrere schon zusammengekommen. Also im Moment werde ich so Junche genannt. Oder Junche? Ja, Junche. Warum denn nicht Juni? Ja, Juni, na Juni gerade nicht. Wer sagt denn Junche? Junche sagt eine Freundin von mir. Aha, Junche, Freundin. Eine andere sagt Troller. Troller? Na, Troller ist ja auch ein reeller Name. Ja, aber... Auch eine Freundin? Aber ihr fällt ja nicht so. Nee. Also nee? Es ist jetzt auch nicht unbedingt so, wenn wir jetzt unterwegs sind, dass er einen Troller ruft oder so, aber jetzt wenn... Also bei SMS zum Beispiel oder so, da ja. Immer Heidrula. Ja, naja, lässt sich auch gut SMSen, klar, Simsen. Freund von mir sagt immer Kleine, Kurze kommt auch vor. Kleine kurze. Wie bist du denn? Bist du auch so übergroß? Weil bisher sind ja diese Formen immer nur als so ironisch da gewesen. Ja, da waren immer die Großen, waren immer die Kurzen und die Kleinen waren immer die Großen. Also 1,65. Da bist du eher eine Kurze. Genau. Oder? Wie groß ist der Freund? Ich habe keinen. Nee, der dich Kurze nennt? Ach so, der 1,90. Ja, na dann. Ach so, also ist schon verständlich, wenn ich dann neben ihm stehe, so kurz auf jeden Fall. Ein Klassenkamerad hat immer Ayunini noch gesagt. Wie? Ayunini. Ayunini. Und wenn der Name zu schwierig war, so zum Verständnis immer Minkai. Also weil vom Optischen her sehe ich doch noch ein bisschen mongolisch aus. Ja? Und dann Minkai, das war so. Minkai? Was ist Minkai? Ist das doch ein Name? Ist das ein mongolischer Name? Nee, aber also Minkai Fanti ist ja so aus Medien bekannt. Ach so. Und das war dann halt so am einfachsten zu merken, so das Gesicht, aha, Minkai. Mann, nee, gut, ja. Wie nennen denn deine Eltern dich? So Ayun. Ja. Wenn ich böse bin, Ayuna, dann wird das ganz komisch betont, Ayuna hinten noch. Ja. Ja. Oder Schnecke, meine Mutter manchmal. Und so richtig irgendwie, so richtig lieblingszärtliche Kosenamen? Nee. Also ich finde, Kleine ist in Ordnung. Da weiß ich immer, wer ihr meint ist. Ja, aber wir hatten ja vorhin schon Schnuckel und Mausi. Und so Sachen gibt's ja nicht? Na, mein Ex-Freund hat mich damals Hase genannt. Das war Hase. Zu oft, war auch in Ordnung. Ja. Hase. War das der einzige erste Ex-Freund? Nee, aber na, so. Und die anderen auch fantasielos, wie Männer hoffen sie heute ja irgendwie offensichtlich alle. Süße oder so, aber. Hase, Süße. Schatzi, war das auch dabei? Ja. Aber das benutzt man ja dann eigentlich doch öfters irgendwie, wenn man einen Partner hat. Schatzi? Ja. Mal ich nicht? Nee. Okay, und sowas wie Kartoffeltüte, alte Scheiße? Nee. Also Dicke wurde vielleicht mal neu genannt, aber auch so. Dicke? So auch, aber auch zärtlich? Ja, aber auch zärtlich im Moment eigentlich. Naja, also. Und dann auch von einem Ex-Freund? Nö, vom Freunden, Bekannten manchmal. Dicke. Aber du hast ja irgendwie alle, jeder hat für dich einen eigenen, sind immer so einzelne Leute, die dich irgendwie, eine bestimmte Freundin, die dich Junchen nennt und eine bestimmte, die dich Troller nennt. Ja. Und einer, der dich Kleine Kurze nennt. Na, manche sagen wieder, also Kleine wiederholt sich oft und Junchen auch. Kleine und Junsche wiederholt sich. Ja, gut. Ayun, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, klar. Ja? Gute Nacht, denn. Tschüss, gute Nacht. So, dann machen wir hier Felix noch ran und dann ist aber auch zack, Schluss hier. Hallo Felix. Hi, guten Abend. So. Was los? Felix, der Glückliche, oder? No, gut erkannt. Sehr genau. Gut. Felix, wie viele Namen hast du denn? Oh, ich habe jetzt nicht durchgezählt. Also, ich wollte mich eigentlich nur über deinen schrecklichen Karneval beschweren, den du da vorhin losgelassen hast. Der war doch super, oder? Nee, der ist katastrophal. Also, wieso war der katastrophal? Von den drei Sachen, die du heute gespielt hast, irgendwie das Grausamste. Die abstrakteste. Ja, also wirklich. Ja. Naja, gut, deswegen. Ach, und die ersten beiden haben dir aber gut gefallen. Die waren okay. Die waren einfach. Ah ja, ja, nur weil da so ein stulle Technobeat drunter lag. Nee, stimmt ja auch nicht. Aber überhaupt kein Techno, deswegen bist du da ganz falsch. Naja, und okay. Was, okay. Ich will mich hier nicht weiter rumzanken. Na gut, dann. Wir müssen jetzt schnell deine Namen abarbeiten. Meine Namen schnell abarbeiten? Ja. Fangen wir mit dem abstraktesten an, Schnubbi. Schnubbi? Ja. Oh, das klingt aber schon sehr nach Zärtlichkeit. Nee, gar nicht. Nee, ach, dann kommst du vom Nachnamen wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Du heißt Schnubert mit dem Nachnamen. Nein, irgendwann mal aus einem Film entstanden. Da hieß einer Schnubbi und ein Kumpel war dann immer der Meinung, er müsse mich damit aufziehen. Aha. Weil es ein guter Freund ist. Was für ein Film war denn bitte? Ich glaube, der hieß Schule. Schule? Ja. Ist ja auch ein origineller Name für einen Film. Ja, lief irgendwo über eine Fernsehproduktion, das hing ein. Ah ja. Und ansonsten, ja, eigentlich zu meinem Namen gibt es eigentlich gar nicht so viele Spitznamen. Was es noch gibt, ist Philippi. Was? Philippi. Philippi? Mhm. Das kommt aber von Philipp. Ja, genau. Trotzdem sagen es manche Leute, bloß es ist ein grauenhafter Name. Also da kommt mir dann der Gallensaft hochgeschossen. Ja. Felix ist ja noch, das ist ja doch ein reeller, der sich aber irgendwie schlecht zu verkleinern lässt, war Felixchen, Felixi, geht ja irgendwie nicht. Nee, also es gibt eigentlich keine Verniedlichungsform von Felix. Lixi! Feli höchstens noch. Feli. Ist aber auch sowas, was ich überhaupt nicht mag. Ja, wird ja dann aber auch fast eher weiblich schon wieder. Klingt ja wie die Abkürzung von Felicitas oder sowas, ja? Genau. Was es noch gibt, ist allerdings selten, ist Flex. Flex? Ja, wie der Trennjäger. Ja, ach, Flex ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ab und zu ganz lustig, aber so. Irgendwie ein scharfer Name, wa? Ja. Also so richtigen Spitznamen gibt's nicht. Alter Trennschleifer. Felix, Schubi, Philippi, Flex. Schnubbi. Schnubbi, ach ja, Schnubbi. Schnubbi. Und damit bist du dann auch am Ende deiner Namen praktisch angelangt? Ach, naja, ich meine, so Hasi, Schatzi. Ist jetzt so die Freundin, die sagt Hasi, Schatzi. Nee, zum Glück nicht, also die im Augenblick nicht. Ach, hast du im Augenblick keine. Wer doch, sagt denn, wer, ach doch, und wie aber sagt die? Die Felix. Ach, ehrlich? Ja. Ach, das ist aber ein bisschen enttäuschend. Da hat man extra eine Freundin und dann wird man bei der beim Vornamen genannt wie von den Eltern? Nee, na, so ein bisschen mit Zärtlichkeit und so. Wie bitte? Mit Zärtlichkeit. Also die sagt so ein bisschen Felix. Nee, aber genau, das wollte ich dich den ganzen Abend über fragen. Aber was stellst du dir eigentlich vor? Irgendwo er und sie gerade in der schönsten Ekstase und sie sagt dann irgendwie Hasi-Putzi-Schatzi oder? Ja, sowas. Ich weiß nicht, was da gesagt wird, aber. Jetzt frage ich dich mal. Also, so schreist du oder sagst du in der höchsten Phase deiner Gefühle oder irgendwie so auf den Namen von. Da sag ich Frau Calculani! Ja, gut, okay. Ist natürlich. Naja, nee, sag ich ja auch nicht. Aber? Nee, ich überlege auch. Alte Scheiße, Kartoffeltippe, bald nicht. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer, ja? Verdammt. Also alte Scheiße ist wirklich das Beste. Ja, ne, ich finde ja Frau Calculani finde ich am allerbesten. Ja. Na gut, aber wir wollen hier nicht abstimmen. Genau. Okay. Super, Hasi Schatzi. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Bitteschön, alles klar. Okay, tschüss. Ciao. So, weil ja eben hier in der Präsentation quasi zu erklingen war, denke ich, wollen wir doch jetzt auch nochmal hören, PR-Kantate. Na, warum? Oh, was ist die Sprache für 2000, 2001, 2002, 2003, Odyssee im Weltraum? Berlingua! Oi, du sing mal Berlingua, oi, und bring gar nichts hin, ja, oi, wir kriegen kein Pardon, Berlingua ist und bleibt der Jargon. Ich statt dick anstatt ich und nicht ich anstatt dick, geh durch dick anstatt dünn, ich durch dünn anstatt dick. Komm nicht von Grüm hinterm Atlantik und sag Ende Jail anstatt Fantastik. Ich frag nicht, was geht, sondern Katze, wart los. Ich fratze grad Toast mit Zervelatwurst. Wo andere Geld verdienen, kratzen, was vor lecken, lass mal paar mecken. Ne, lass mal stecken, kannst du mir wat leihen? In Leihen, auf Cayenne. Der kann ja wohl ne wahr sein. Du Schweien, wenn ich denn nie verzeihen. Na gut, auch heien. Ja, das ist die raue Berliner Schnauze. Das ist ja grad die Schaue, da fühl ich mal zu Hause. Berlingua ist Jargon und alle reden wir mit. Der richtige Slang auf dem richtigen Beat. Oi, du sing mal Berlingua, oi. Und bring da die Sling, ja, oi. Wir kennen kein Pardon. Berlingua ist und bleibt der Jargon. Oi, du sing mal Berlingua, oi. Und bring da die Sling, ja, oi. Wir kennen kein Pardon. Berlingua ist und bleibt der Jargon. Oi. Stinger, wir sind Minn, man kriegt am Stingefinger, Slang verstinger, wir irgendwas legen, man auf Singapur oder Stellinger, setzt in Schwimmbad und wir sind bei den Berlinger oder Flinger. Ich quatsch kein Patois, wär ja auch ein bisschen platt, weil ich die meiste Zeit meines Lebens in meiner Heimatstadt war. Ey, was bringst du hier von wegen Kingston? So fett seid ihr, du stinkst ein bisschen nach Red Strap. Ich hol mal noch ne Molle Schulle, auch auf Berliner Schulle. Du sagst, fettes Doppelbrot. Ich klapp Stulle, ihr trinkt Almdudler. Ich fass Brause, ihr geht heim. Und ich fahr Hause, aber richtig, tüchtig, kräftig. Immer mitten in ne Fresse rein, das beschäftigt er jetzt ne Weile, weil du nicht verstehst. Und erst mal im Berlingua-Diktionär nachkickst. Oi, du sing mal Berlin. Klops, da klops, ich geh raus und kicke, wer steht draußen, die Icke? Dicke kicke mal an und dazu mal wie ein Star an der Minibar. Früher war ich Maler, ließ meine Taler bei Minimal. Jetzt bin ich Rapstar und komm von der Benefit-Skala. Der Icke reist mit Molle, Gen Panko war sein Ziel, da verlor er seine Olle. Ganz plötzlich in mir wühl, der kommt ihn ganz gelegen, der passt ihm gut in Kram. Er hat eine volle halbe Stunde, um sich den Weg zur Bar zu bahnen. Vier kurze vorm lang warten, kippt er sich danach weg, stellt ein Billy in die Ecke und der Brand ist plötzlich weg. Wenn andere absteigen, gehen wir manken Keller, auf der Stiege liegt ein Groschen, wenn ich Licht andreh für Zeller.